Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. CD Wissen präsentiert Allgemeinbildung. Deutsche Geschichte. Gelesen von Marina Köhler und Michael Schwarzmeier. Der Erste Weltkrieg. Deutschland vor dem Ersten Weltkrieg. Karl May, der Winnetou und Kara Benemsi erfand, war sicherlich der erfolgreichste Schriftsteller des 1871 gegründeten Deutschen Kaiserreichs. Er verkörperte auch in besonderer Weise die Gesellschaft, die seine Bücher mit Begierde las. Er galt keineswegs als Jugendschriftsteller. Seine Leser gehörten von Dienstboten bis zum Kaiserhaus allen Schichten an. Zum Volksschullehrer ausgebildet, verbrachte Karl May viele Jahre im Gefängnis und Zuchthaus wegen Kleinkriminalität, und seine gesamte Schriftstellerkarriere war auf Betrug aufgebaut. Obwohl er seine sächsische Heimat kaum je verlassen hatte, behauptete er, die Abenteuer unter Indianern und im Orient, von denen er schrieb, selbst erlebt zu haben und beharrte auf der Scheinwelt, die er erfunden hatte. Der Schriftsteller Karl May kann als Sinnbild der Gesellschaft des Kaiserreichs verstanden werden, die an Illusionen glaubte, deutsche Heldentaten verherrlichte, von der Überlegenheit von Herrenmenschen überzeugt war und von Deutschland als einer Weltmacht träumte. Wenn man Nationalismus, das herrschende Lebensgefühl im Deutschen Reich, als Überbewertung des eigenen Volks ohne Rücksicht auf andere Nationen versteht, dann war Imperialismus die Steigerung davon, das Streben nach Herrschaft über andere. Damit verbunden war die Konkurrenz der Großmächte um Einfluss in der Welt und der Drang nach kolonialem Landbesitz in Afrika und Asien. Begehrt waren Rohstoffe und Absatzmärkte für die eigene Industrie, dazu gehörte aber die Unterdrückung und Ausbeutung der Menschen in weniger entwickelten Regionen, denen sich die Europäer rassisch und kulturell überlegen glaubten. Die Sehnsucht nach Abenteuern in Übersee teilten viele, die Kolonien für notwendig hielten, die mit einer mächtigen Flotte Deutschlands Geltung auf den Weltmeeren beschwören wollten. Im Lebensgefühl und in der Kultur des Wilhelminismus, so nennt man die Regierungszeit Kaiser Wilhelms II. Von 1888 bis 1918, spielte das Militär eine große Rolle. Der Hurra-Patriotismus, literarisch am besten im Roman »Der Untertan« beschrieben, sah im Leutnant das männliche Ideal, das zur Verwirklichung im Nationalismus und Imperialismus strebte. In der Zeit des Wilhelminismus vollzogen sich revolutionäre Entwicklungen in Technik, Wirtschaft und Wissenschaft. Die Lebenswelt änderte sich in einem Modernisierungsschub, wie man ihn nie zuvor erfahren hatte. Im Zuge des gesellschaftlichen Wandels durch die Hochindustrialisierung und die Urbanisierung, Verstädterung des Lebens, gab es erhebliche Spannungen zwischen den Schichten und Klassen. Dem konservativen Bürgertum galt die aufstrebende Arbeiterbewegung, organisiert in der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, SPD, und den Gewerkschaften als innerer Feind, der an Zahl und Bedeutung ständig zunahm und größere politische Mitwirkungsrechte verlangte. Politischen Strömungen wie dem Antisemitismus, der sich gegen die Moderne insgesamt wandte, standen die Ideale der Jugendbewegung, der Friedensbewegung, der Frauenbewegung gegenüber, die dem Obrigkeitsstaat den Kampf ansagten. Sie hielten der Gesellschaft, in der Adel, Militär und Bildungsbürgertum den Ton angaben, die freie Entfaltung selbstständiger und selbstverantwortlicher Einzelmenschen entgegen. Das Deutsche Kaiserreich, das in der Illusion des Griffs zur Weltmacht den Ersten Weltkrieg auslöste, blieb als eine Zeit des Wohlstands, der geordneten Verhältnisse, der Sicherheit in der Erinnerung der Zeitgenossen. Viele sehnten sich nach seinem Untergang im November 1918 noch lange in die gute alte Zeit zurück. Dass Überheblichkeit und Größenwahn in dieser Zeit viel späteres Unglück vorbereiteten, war ihnen nicht bewusst. Gründung und politisches System des Kaiserreichs. Noch am Abend vor dem Tag der Gründung des Deutschen Kaiserreichs, dem 18. Januar 1871, hatte der preußische Ministerpräsident Otto von Bismarck den preußischen König Wilhelm I. förmlich bekniet, damit er endlich seiner Krönung zum deutschen Kaiser zustimmte. Bismarck hatte jahrelang auf dieses Ziel hingearbeitet. Wilhelm I. wollte jedoch den Titel des Königs von Preußen nicht durch den Kaisertitel abwerten, weil Preußen allein bereits ein mächtiger Staat war. Er befürchtete, es würde im Verbund mit den anderen Staaten an Bedeutung verlieren. Außerdem wollten die deutschen Könige und Fürsten nicht, dass er den Titel Kaiser von Deutschland bekäme, denn damit hätten sie die Souveränität über ihre Gebiete verloren. Beleidigt und verärgert ließ Wilhelm I. sich zum deutschen Kaiser ausrufen und wollte danach Bismarck nicht die Hand schütteln. Denn als deutscher Kaiser war er nur der Vorsitzende der deutschen Bundesfürsten. Die Ausrufung des Kaiserreichs fand im Spiegelsaal des französischen Königsschlosses von Versailles bei Paris statt, ebenso die Unterzeichnung des Friedensvertrags zwischen Deutschland und Frankreich. Die Franzosen hatten gerade den Krieg gegen Preußen verloren und mussten nun diese doppelte Demütigung hinnehmen. Berlin wurde Hauptstadt des Deutschen Reiches, das ein Bundesstaat war und eine Reichsverfassung erhielt. Sie bestimmte die Zuständigkeiten des Reiches, der staatlichen Behörden und der einzelnen Bundesländer. Grundrechte der Bürger waren nicht formuliert, bis auf das Recht, wegen der Herkunft aus einem anderen Bundesland nicht benachteiligt zu werden. Die weiteren Grundrechte waren in den einzelnen Landesverfassungen festgelegt. Die 25 Bundesländer bestanden aus verschiedenen Herzog- und Fürstentümern, freien Städten und den Königreichen Preußen, Bayern, Württemberg und Sachsen. Die einzelnen Länder waren souverän, das heißt, sie blieben in Besitz der staatlichen Hoheitsrechte, die sie als Einzelstaaten vor der Reichsgründung besaßen. Der Bundesrat, in dem von den Herrschern abgesandte Vertreter der Einzelstaaten saßen, war das oberste Organ. Im Reichstag beschlossen vom Volk gewählte Abgeordnete die Gesetze, die für das ganze Reich galten. Diesen musste jedoch der Bundesrat zustimmen. Der Reichstag war so stark in seinem Einfluss eingeschränkt. Hinzu kam, dass weder Kaiser noch Reichskanzler ihm verantwortlich waren und er jederzeit vom Bundesrat aufgelöst werden konnte. Der Kaiser selbst hatte zwar streng genommen nur zeremonielle Bedeutung, doch er war als König von Preußen der mächtigste Bundesfürst. Damit bestimmte er die deutsche Politik maßgeblich mit. Wie der Kaiser gleichzeitig König von Preußen war, so war das Amt des Reichskanzlers mit dem des preußischen Ministerpräsidenten verbunden. Der Kanzler war auch Außenminister, dadurch hatte der Kaiser indirekt Einfluss auf die Außenpolitik. Lange Jahre steuerte der umsichtige, erfahrene Bismarck die Politik des Kaiserreichs. Wilhelm II. Wurde im Dreikaiserjahr 1888 nach dem Tod seines Großvaters Wilhelms I. und seines Vaters Friedrichs III., der nur 99 Tage lang regierte, zum Kaiser gekrönt, denn die Kaiserwürde war erblich. Anders als Wilhelm I. wollte er sich nicht von Bismarcks vorsichtiger Politik leiten lassen. Er entließ ihn 1890. Es wurde schnell klar, dass hier ein deutlicher Umschwung stattfand. Wilhelm II. War sehr selbstbewusst, gleichzeitig aber kein erfahrener Politiker und dadurch häufig undiplomatisch. Beispielsweise, als er die Krüger-Depesche telegrafieren ließ und die Hunnenrede hielt. Bismarck hätte solche unsensiblen Äußerungen, die die anderen Länder verstimmen mussten, zu verhindern gewusst. Seine Nachfolger nicht. Bemerkenswertes: Der Bismarck-Hering. Nach Bismarcks Entlassung durch Wilhelm II. Wurde seine solide Art zu regieren vom Volk bald vermisst. Der eiserne Kanzler genoss zunehmende Verehrung. Um Bismarcks politischen Geist endgültig loszuwerden, ließ Wilhelm II. Bismarck von offiziellen Kontakten ausschließen. Dies löste Empörung und einen Sturm der Sympathie für ihn aus, weil er zum Symbol der Stabilität des Kaiserreichs geworden war. In den folgenden Jahren erhielt er die Ehrenbürgerschaft vieler Städte. Es wurden Denkmäler für ihn errichtet, Straßen nach ihm benannt und der eingelegte Hering. Die Beziehungen zu den Großmächten. Die europäischen Großmächte Österreich-Ungarn, Frankreich, Großbritannien und Russland beobachteten das aufstrebende Deutschland mit Misstrauen. Denn der Emporkömmling gefährdete das empfindliche politische Gleichgewicht in Europa. Deutschland dagegen sah sich seit der Reichsgründung als neue Großmacht und forderte seinen Platz an der Sonne. Nachdem im Deutsch-Französischen Krieg die Franzosen schmählich besiegt worden waren, schmiedete Bismarck Pläne, wie die Franzosen künftig in Schach gehalten werden könnten. Mit dem Dreikaiserabkommen von 1873 mit Österreich-Ungarn und Russland sollte sowohl Österreich-Ungarn von einem Bündnis mit Frankreich abgehalten, als auch das große russische Reich zur Rückendeckung herangezogen werden. Doch als die Deutschen 1875 die Franzosen angreifen wollten, weil diese begonnen hatten aufzurüsten, standen England und Russland hinter Frankreich. Sie wollten verhindern, dass die deutsche Wirtschaft durch mehr Kriegsgewinne noch stärker würde. Als neutraler Vermittler zwischen den Großmächten wirkte Bismarck später in der Balkankrise und berief 1878 den Berliner Kongress ein. Russland war sehr unzufrieden mit dem Ausgang des Kongresses, weil es die Gebiete auf dem Balkan, die es vom Osmanischen Reich erobert hatte, zum großen Teil in die Selbstständigkeit entlassen musste. Als wäre das nicht schon genug gewesen, verhängte das Deutsche Reich 1879 ein Einfuhrverbot für russisches Fleisch, weil in Russland eine Tierseuche ausgebrochen war. Auch der freie Handel war von den Deutschen durch teure Zölle beschränkt worden. Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern verschlechterten sich. Deshalb schloss das Deutsche Reich einen Geheimvertrag mit Österreich-Ungarn ab, Zweibund, in dem sie einander ihre Unterstützung für den Fall eines russischen Angriffs zusagten. Italien trat diesem geheimen Bündnis 1882 bei, Dreibund. Die Verträge mit Russland und Österreich-Ungarn wurden 1881 im Dreikaiservertrag erneuert, das Bündnis zerbrach aber 1884-85. Russland näherte sich Frankreich an, das begonnen hatte, einen Krieg gegen Deutschland vorzubereiten. Daher schloss Bismarck mit dem Zaren Alexander III. Einen geheimen Rückversicherungsvertrag, in dem Neutralität im Kriegsfall vereinbart wurde. Zum Ende seiner Regierungszeit wurde Bismarcks Bündnispolitik von Wilhelm II. Und den Nationalisten im Reich stark kritisiert. Wilhelm II. Konnte mit Bismarcks vorsichtiger Politik des Taktierens wenig anfangen. Der erst 29 Jahre alte Kaiser war für eine starke Politik der Drohgebärden. Er wünschte sich eine deutliche Vormachtstellung und den Erwerb von Kolonien. Nachdem er Bismarck 1890 entlassen hatte, ließ er die Russen auf deren Nachfrage wissen, dass er die Geheimverträge mit ihnen nicht zu erneuern wünsche und das auch noch recht brüsk. Die Großmächte waren verunsichert über die radikal veränderte deutsche Außenpolitik. Und die Reichskanzler nach Bismarck konnten das Misstrauen gegenüber der Unberechenbarkeit Wilhelms II. Nicht beseitigen. Vorfälle wie die Krüger-Depesche, die Hunnenrede und die Daily Telegraph-Affäre beweisen, wie herablassend und unbekümmert er handelte und so immer wieder für Anstoß sorgte. Vom Reichstag wurde ihm nahegelegt, nicht mehr eigenmächtig zu handeln und solche Meinungsäußerungen zu unterlassen. Weil im Ausland aber schon so viel Schaden angerichtet worden war, stand das Deutsche Kaiserreich beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 mit Österreich-Ungarn als einzigem Verbündeten da. Bemerkenswertes: Das Osmanische Reich. Das Osmanische Reich wurde um das Jahr 1300 durch den Sultan Osman I. vom in der heutigen Türkei liegenden Nordwestanatolien aus begründet und erstreckte sich über den Balkan, den Nahen Osten und Afrika bis zur Krim in Russland und nach Europa. Es war ein Vielvölkerstaat, dessen einzelne Völker mit der Zeit ihre eigenen Kleinstaaten bilden wollten und der dadurch zerfiel. Mit der Abschaffung des Sultanats 1922 wurde das einst mächtige Osmanische Reich aufgelöst und als Nachfolgestaat 1923 die Türkische Republik ausgerufen. Der Griff nach der Weltmacht, die Flottenpolitik. Die Zeiten, wo der Deutsche dem einen seiner Nachbarn die Erde überließ, dem anderen das Meer und sich selbst den Himmel reservierte, diese Zeiten sind vorüber. Wir wollen niemand in den Schatten stellen, aber wir verlangen auch unseren Platz an der Sonne. Als der spätere Reichskanzler Bernhard Fürst von Bülow am 6. Dezember 1897 im Reichstag in seiner ersten Rede als Staatssekretär diese Worte sprach, wurde er schlagartig bekannt. Das sprach allen aus dem Herzen, die das Deutsche Reich erweitern wollten. Die Rede sollte die Parlamentarier dazu bringen, im nächsten Jahr für die Flottengesetze zu stimmen, die den Aufbau einer starken Flotte vorsahen. In den Jahren zuvor waren die Gesetze gescheitert. Der Staatssekretär des Reichsmarineamtes, Friedrich von Hollmann, war erst im Juni 1897 zurückgetreten, weil er sich im Reichstag nicht durchsetzen konnte und die Gelder für die Marine gekürzt worden waren. Anfang 1898 wurde Admiral Alfred von Tirpitz sein Nachfolger und damit änderte sich die Lage. Tirpitz war der Meinung, dass die Zukunft der Weltmächte in der Stärke ihrer Flotten lag. Sein erster Schachzug war die Einführung des Geschwadergrundsatzes, nachdem nur noch ganze Geschwader und nicht mehr einzelne Schiffe beantragt oder abgelehnt werden konnten. Taktisch klug brachte von Tirpitz dann das Parlament dazu, sich hinter seine Politik zu stellen. In drei Stufen wurden die Flottengesetze bis 1912 durchgesetzt und immer wieder erneuert. Ursprünglich sollte die deutsche Flotte in einem 2-zu-3-Verhältnis zur britischen Flotte erweitert werden. Dies wurde jedoch nicht ganz erreicht. Mit dem schnellen Aufbau der Flotte wollte man den Briten zeigen, dass man ein gefährlicher Gegner war oder ein guter Verbündeter. Für die nötige Zustimmung des Volkes hatten das Reichsmarineamt und nationalistische Vereine wie der Deutsche Flottenverein geworben. Der Handel und die Ausbeutung der Kolonien sollten dem Deutschen Reich noch mehr Reichtum bringen, denn eine starke Flotte war Voraussetzung eines Kolonialreiches. Den Bürgern wurde vermittelt, stolz darauf sein zu können, einem mächtigen Land anzugehören, das durch seine Flotte international bedeutend und gefürchtet wäre. Doch die Nationalisten fingen an, sich zu überschätzen. 1899 schlug Englands Kolonialminister Joseph Chamberlain den Deutschen vor, mit ihnen und den USA einen Marineverbund einzugehen. Doch von Bülow ignorierte dieses Angebot. In seiner Hammer- und Amboss-Rede sagte er, die Deutschen würden im 20. Jahrhundert entweder Unterdrücker oder Unterdrückte, wörtlich Hammer oder Amboss sein. Im Bündnis, so glaubten die Nationalisten nun, würden sie weniger bedeutsam sein. 1900 wurde die zweite Phase des Flottenausbaus eingeleitet. Das Säbelrasseln auf deutscher Seite wurde lauter und selbstbewusster, war doch die Wirtschaft auch stark wie noch nie. Die deutsche Stahlproduktion übertraf die britische bei weitem. Doch die Deutschen spielten mit dem Feuer. Immer wieder kam es zu brenzligen Situationen, bei denen der Krieg schon in der Luft lag, wie bei der ersten Marokko-Krise 1905 bis 1906 oder dem Panthersprung nach Agadir, die nur durch das Einlenken einer der beiden Seiten abgewendet werden konnten. Das Deutsche Kaiserreich geriet durch sein Auftreten und durch den Wettlauf mit den anderen Mitstreitern um die besten Kolonien und Bündnisse immer weiter ins politische Abseits. Im Wettrüsten mit Großbritannien konnte es nicht mithalten, vor allem da die Briten wegen ihrer vielen Bündnisse immer mehr ihrer weltweit im Einsatz befindlichen Schiffe nach Hause holen konnten, wo sie den Krieg mit den Deutschen bereits kommen sahen. Deutschland dagegen gab Unsummen für die Flotte aus und konnte doch nicht gleichziehen. Bemerkenswertes: Tabubruch. Mit der aggressiven Flottenaufrüstung beging Deutschland einen Tabubruch. Schon seit langer Zeit war Großbritannien unbestritten die stärkste Seemacht. Dies wurde weltweit stillschweigend akzeptiert. Die deutsche Aufrüstung wurde daher als ungeheure Herausforderung betrachtet. Die Briten konterten mit einem starken eigenen Aufrüstungsprogramm. Deutschland als Kolonialmacht. Reichskanzler Bismarck hatte die Kolonien, also Landbesitz des Deutschen Reiches in Übersee, eher als Belastung denn als Vorteil angesehen, denn in sie musste viel Geld investiert werden. Soldaten mussten die Grenzen sichern und die Deutschen, die sich dort angesiedelt hatten, vor Aufständen der Einheimischen schützen. Vor allem bedeutete Kolonialbesitz Konkurrenz mit anderen Großmächten. Bismarck setzte sich daher anfangs ungern für neue Kolonien ein. Wilhelm II. Dagegen und mit ihm viele Deutsche sahen die Kolonien als Zeichen von Macht und Stärke. Nach der Entlassung Bismarcks 1890 änderte sich daher die deutsche Kolonialpolitik. Alle Großmächte hatten Kolonien und versuchten, wie in einem Wettlauf, die schönsten und reichsten Plätze zu ergattern. In diesem Zeitalter des Imperialismus durfte Deutschland nicht zurückstehen. Es gab dafür viele Befürworter, wie den Alldeutschen Verband oder den Deutschen Kolonialverein, die glaubten, die westeuropäischen Mächte seien von Natur aus die Stärkeren, die durch ihre Überlegenheit das Recht hätten, über die angeblich unterlegenen, unkultivierten Völker zu herrschen und sie auszubeuten. Das betraf die afrikanischen und asiatischen, aber auch die osteuropäischen oder slawischen Völker, die als minderwertig im Vergleich zur eigenen Rasse angesehen wurden. Man wollte Bodenschätze und Lebensmittel aus den Kolonien beziehen, Deutschland zu Ruhm und Ansehen bringen und das Land für die rasch anwachsende deutsche Bevölkerung nutzen. Es gab viele solcher Verbände und Vereine, und deren gesellschaftlich oft hochgestellte Mitglieder übten einigen Einfluss auf die Öffentlichkeit und die Politik aus. Deutschland war als junges Reich zu spät eingestiegen. Andere Länder besaßen schon sehr lange Kolonien. Die meisten Kolonien des Kaiserreichs lagen in Afrika. Sie waren künstlich zusammengesetzt und von Völkern besiedelt, die sich nicht als Einheit sahen, was oft zu Konflikten führte. Deutsch-Südwestafrika war das heutige Namibia, Deutsch-Ostafrika das heutige Tansania, Burundi und Ruanda, Deutsch-Vitu das heutige südliche Kenia. Togoland war das heutige Togo und Teile Ghanas, Kamerun umfasste das heutige Kamerun mit Teilen des Kongo, des Tschad und Nigerias. In den 1890er Jahren wurden Deutsch-Neuguinea, Teile Samoas und einige kleine pazifische Inseln erworben und ein Pachtvertrag über die Hafenstadt Kiaochu von China erzwungen. Die deutschen Kolonien spielten international nie eine große Rolle und kosteten mehr Geld, als sie einbrachten. Christliche Missionare, die mit ihrer Religion die Kultur und den Glauben der Menschen verdrängten, machten oft den Anfang bei der Kolonisierung eines Landes. Ihnen folgten Kaufleute auf der Suche nach Rohstoffen und Absatzmärkten. Die Kaufleute drängten darauf, die von ihnen erworbenen Gebiete unter den Schutz des Deutschen Reiches zu stellen. Aus diesen Anfängen entwickelte sich die koloniale Herrschaft. Sie ging häufig mit brutaler Unterdrückung, Erniedrigung und Ausbeutung der Ureinwohner einher. Die oft von Willkür gekennzeichnete Kolonialherrschaft hat die betroffenen Gebiete tief geprägt. Oberflächlich gesehen findet man Überbleibsel wie deutsche Vornamen, etwa Wilhelm oder Gustav, Gebäude und Gegenstände aus der Kolonialzeit, deutsche Schulen oder die Erinnerung an deutsche Pünktlichkeit. Die Zeit der Unterdrückung führte aber auch dazu, dass viele ehemalige Kolonien noch heute starke politische, wirtschaftliche und soziale Probleme haben. Bemerkenswertes: Es darf betrogen werden. Gegenüber den Eingeborenen hatten die Europäer meist keine Skrupel. Adolf Lüderitz, Erbe eines Bremer Tabakgeschäfts, begründete die Kolonie Deutsch-Südwestafrika. 1882 ließ er einen Strohmann nach Kapstadt im heutigen Südafrika reisen, um mit einem Stammeshäuptling einen Kaufvertrag abzuschließen. Es wurde ein Vertrag über 5 Meilen Land abgeschlossen. Jedoch wurde nicht erwähnt, dass nicht die übliche englische Meile von 1,6 Kilometer Länge, sondern die deutsche Meile gemeint war, die 7,5 Kilometern entsprach. Lüderitz erwarb dort noch mehr Land, das er später von der deutschen Regierung unter ihren Schutz stellen ließ. Der Krieg gegen die Herero. Ein Großteil des südwestafrikanischen Volkes der Herero, Männer, Frauen und Kinder, lagerte mit seinen Viehherden am 11. August 1904 am Waterberg. Einige Monate zuvor waren Kämpfe zwischen ihnen und den deutschen Siedlern ausgebrochen. Die Schlacht am Waterberg sollte die Entscheidung bringen. Hintergrund der Kämpfe war, dass die deutschen Siedler immer mehr Land von den Herero kaufen wollten. Für die Eingeborenen mit ihren Rinderherden war das Land jedoch ihre Lebensgrundlage. Christliche Missionare und der Gouverneur Theodor Leutwein hatten bereits die Einrichtung von unverkäuflichen Reservaten empfohlen und sich gegen weitere Landverkäufe ausgesprochen. 1896 waren obendrein Rinderseuchen ausgebrochen. Das war verheerend, denn die Herero lebten von der Rinderzucht. Herero bedeutet Rinderbesitzer. Mehr als zwei Drittel ihrer Rinder starben. Viele auch, weil eine Heuschreckenplage das Viehfutter vernichtet hatte. Die Welt der Herero veränderte sich. Sie wurden krank, litten Hunger und ihre Anführer konnten für keine Besserung sorgen, denn sie konnten wegen des Landverlustes nicht weiter wandern wie früher. Um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, mussten sie als Angestellte abhängig von den Siedlern werden. Dazu kamen immer mehr weiße Siedler, die sich wie Herrenmenschen benahmen und genau wussten, dass sie selbst für schwere Verbrechen gegen Schwarze, für Landraub, Vergewaltigung und sogar Mord, wenn überhaupt, nur geringe Strafen zu erwarten hatten. Unter diesen Umständen ist es nicht verwunderlich, dass viele Herero dem Ruf Samuel Mahareros zum Krieg folgten. Denn die deutschen Siedler und das Militär hatten schon längst einen Krieg ohne Kriegserklärung gegen sie begonnen. Im Januar 1904 folgten ihm etwa 5.000 bis 7.000 Herero. Farmen wurden angegriffen und etwa 120 männliche Siedler getötet. Außerdem richteten sich die einheimischen Kämpfer auch gegen Handelsvertretungen und die Verkehrssysteme der Europäer. Trotz Verstärkung aus Deutschland gelang es mehrere Monate nicht, die Herero zu besiegen. Die Siedler berichteten schaurige Märchen nach Berlin, um den Hass auf die Herero zu schüren. Sie hätten ganze Familien höchst grausam getötet. Niemand hörte auf die Missionare, die berichteten, dass viele der totgesagten Weißen noch lebten. Stattdessen wurde der deutschen Regierung und der Presse nur das Bild vom feigen, heimtückischen Buschmann gezeigt. Die Regierung entsandte schließlich General Lothar von Trotha mit 15.000 Soldaten, um Gouverneur Leutwein abzulösen und den Aufstand brutal niederzuschlagen. Schon vorher kündigte von Trotha an, alle Rebellen sofort standrechtlich erschießen zu lassen. Am 11. August 1904 griffen die deutschen Soldaten die Herero in der Schlacht am Waterberg an. Viele Herero wurden gleich erschossen. Dem Rest gelang es, in die hinter dem Waterberg liegende Umaheke-Wüste zu fliehen. Dort versperrten die Soldaten ihnen den Weg zu den wenigen Wasserstellen und jagten sie immer tiefer in die Wüste. Alle aus der Wüste zurückkehrenden Überlebenden sollten erschossen und Frauen und Kinder dorthin zurückgetrieben werden. Viele Tausende verdursteten. Diejenigen, die sich retten konnten, wurden festgenommen, in Straflagern zusammengepfercht und mussten harte Zwangsarbeit leisten. Tausende von ihnen starben an Entkräftung und Krankheiten. Manchen gelang es, über die Grenzen in die britischen Kolonien zu entkommen, wo die Briten schockiert waren über die Zustände in den deutschen Kolonien. Das Volk der Nama, von den Deutschen Hottentotten genannt, wurde ebenfalls unterworfen, weil sie sich aus Angst vor der Grausamkeit der Deutschen gewehrt hatten. Sie endeten als Sklaven in Tansania und in den Straflagern mit den Herero. Bemerkenswertes: Passmarken. Die Herero mussten nach dem Sieg der Deutschen Passmarken aus Metall um ihren Hals tragen und sie nicht nur Polizisten, sondern jedem Weißen auf Verlangen vorzeigen. Die Wilhelminische Gesellschaft. England war im späten 18. Jahrhundert in der sogenannten industriellen Revolution der Pionier gewesen. Doch Deutschland zog bald nach. Fabriken und industrielle Massenproduktion begannen in den 1840ern ihren Siegeszug. Die technischen Fortschritte im 19. Jahrhundert läuteten auch gesellschaftliche Veränderungen ein. Mit zunehmender Industrialisierung zogen die Menschen in die Städte, um dort Arbeit in den Fabriken zu finden. Lange lebten und arbeiteten sie unter katastrophalen Bedingungen. Doch ab den 1880er Jahren hob sich durch die Einführung der Sozialversicherung der Lebensstandard. Die Lebenserwartung stieg und die Bevölkerung wuchs in Deutschland zwischen 1890 und 1913 um 36% an. Ein gewaltiger Sprung. Auf Familienfotos dieser Zeit stehen oder sitzen die Väter stocksteif und ohne ein Lächeln neben ihren Familien. Meist sitzen die Frauen, die Kinder stehen. Alles scheint sehr ernst zuzugehen. Die Söhne trugen häufig Matrosenanzüge. Die Marine war der Stolz der Bürger. Dass selbst die Kindermode davon bestimmt wurde, zeigt, wie sehr die Bevölkerung durch die Politik beeinflusst wurde. Doch diese Mode konnten sich nur bürgerliche und adlige Familien leisten. Die Arbeiterkinder mussten oft sogar ohne Schuhe auskommen. Ein einfacher Arbeiter hätte auch keinen Fotografen bezahlen können. Auch die Väter spiegeln die konservative Haltung in Deutschland wider. Geschwungene Oberlippenbärte, wie bei Wilhelm II., und die steife Haltung vermitteln Stolz, Bildung und gesellschaftliches Ansehen. Soldatische Tugenden wie Disziplin standen hoch im Kurs. Einige dieser Väter waren bei der Schlacht von Sedan 1870 dabei gewesen, einem triumphalen Sieg, nachdem das Deutsche Kaiserreich ausgerufen wurde. Das Militär genoss hohes Ansehen. Und wer etwas auf sich hielt und weiterkommen wollte, war Reserveoffizier. Hinter der steifen Haltung und dem strengen Blick steckte wohl auch Angst vor noch mehr Veränderungen. Die Modernisierung schritt schnell voran. Und man war nicht mehr unter sich. Immer mehr Familien waren durch den wirtschaftlichen Aufschwung sozial aufgestiegen. Die alte Ordnung galt nicht mehr. Die frühere Oberschicht schaute verächtlich auf die neureichen Emporkömmlinge herab. Denn so, wie der Kaiser der Herrscher von Gottes Gnaden war, das bildete er sich zumindest ein, auch wenn es den Tatsachen nicht entsprach, waren die Klassen in der Gesellschaft lange klar geordnet gewesen. Wer nichts war, konnte nichts werden. Wer in die unteren Bevölkerungsschichten hineingeboren war, hatte dort auch zu bleiben. Da immer mehr Menschen nach höherer Bildung strebten, verloren die Universitäten ihren exklusiven Charakter. Noch dazu wurden 1899 die ersten Doktortitel für Ingenieure eingeführt. Ein Skandal für die konservative Oberschicht. Denn bis dahin war der Titel nur Ärzten, Anwälten, Geistes- und Naturwissenschaftlern vorbehalten. Man nannte die Schicht aus Unternehmern, Beamten, Akademikern und Hochschullehrern auch Bildungsbürgertum. Arbeiter konnten sich Bildung nicht leisten. Mit der gesellschaftlichen Modernisierung und der Einführung von Haupt- und Realschulen verlor jedoch die humanistische Bildung des Bildungsbürgertums an Bedeutung. Die Klassenschranken verschwammen, die ganze Welt veränderte sich unaufhaltsam. Was den Familien auf den Fotos also blieb, war möglichst viel Würde auszustrahlen. Bemerkenswertes: Führungsschichten. Die Radikalen in der Deutschen Revolution von 1848 wollten den Adel abschaffen und die ungerechte Behandlung der unteren Klassen aufheben. Aber die Monarchie blieb erhalten, auch wenn sie seit 1871 eine konstitutionelle Monarchie war, in der laut Verfassung die Macht der Fürsten und des Kaisers eingeschränkt wurde. Die politischen Einflussmöglichkeiten des Volkes blieben aber auch im Kaiserreich begrenzt. Heinrich Manns Der Untertan – ein Spiegelbild der wilhelminischen Gesellschaft. Im Jahr 1906 begann Heinrich Mann einen Roman, welcher der Gesellschaft seiner Zeit den Spiegel vorhalten sollte. Der Untertan. Es ist bis heute verblüffend, wie genau Heinrich Mann die Mentalität vieler Deutscher auf den Punkt traf. Ihre Vorliebe für das Dienen und Kriechen vor Autoritäten, ihre Herrschsucht gegenüber Schwächeren und der eigenen Familie, ihre Bewunderung für alles Militärische, solange sie selbst nicht kämpfen müssen, ihr verlogenes Schwärmen für Recht und Ordnung, während ihnen selbst kein Trick zu schäbig ist, um aufzusteigen und Konkurrenten zu besiegen. All diese deutschen Eigenschaften verkörpert die Hauptfigur des Romans, Diederich Hässling. Hässling stammt aus einer norddeutschen Kleinstadt, wo er gut behütet aufwächst, geht als Student nach Berlin, wo er einer Studentenverbindung beitritt und ständig von Stärkeren gedemütigt wird. und gelangt schließlich zum Militär, das er zwar bewundert, wo er sich aber trotzdem vor allen gefährlichen Dingen drückt. Zurück im zivilen Leben steigt er zum Besitzer eines Betriebs auf, heiratet eine reiche Frau, wettert am Stammtisch gegen die Arbeitermassen und bekommt wegen seiner Verdienste als Stadtrat einen hohen Orden verliehen. In all diesen Episoden lernt man auch Hässlings andere Seite kennen. Er entehrt ein junges Mädchen, tritt in einem Prozess wegen Majestätsbeleidigung gegen einen jüdischen Mitbürger als Zeuge auf, begrüßt die Erschießung eines Demonstranten und gelangt, durch unlautere Machenschaften, in den Besitz der Papierfabrik seines Konkurrenten. Hässling ist Tyrann und Untertan. Das Erleiden von institutioneller Macht am eigenen Leib in der Schule, der Universität, der Studentenverbindung und beim Militär macht ihn zum unmenschlichen Tyrannen gegenüber Schwächeren. In seinem Motto »Wer treten wollte, musste sich treten lassen« verdreht Hässling seinen charakterlosen, chauvinistischen und verantwortungslosen Opportunismus zum Erfolgsrezept. Der Roman endet in einem utopischen Gewitter, in dem sich alle Ordnung auflöst. In der Vision eines himmlischen Strafgerichts nimmt Heinrich Mann die ungeahnte Wucht vorweg, mit der sich die wilhelminische Gesellschaft selbst zerstörte. Mann beendete seinen Roman im Juni 1914. Zwei Monate später brach der Erste Weltkrieg aus und besorgte tatsächlich die Zerstörung des Wilhelminismus und seiner Gesellschaft. In einer Weise, die niemand vorausgeahnt hatte. Der Untertan gilt als die schärfste und vor allem weitsichtigste Analyse der nationalistischen Politik und der gesellschaftlichen Machtverhältnisse unter der Regierung Kaiser Wilhelms II. Das Buch erschien zunächst in einzelnen Episoden in einer Zeitschrift, bis der Druck durch den Krieg unterbrochen werden musste und der Roman verboten wurde. Nach dem Ersten Weltkrieg fiel die Zensur weg. Der Untertan wurde ein sensationeller Erfolg. Er gilt heute als das Hauptwerk deutscher Satire im 20. Jahrhundert. Wie auch sein jüngerer Bruder Thomas Mann, der 1929 den Nobelpreis für Literatur bekam, zählt Heinrich Mann zu den am höchsten geschätzten Schriftstellern des 20. Jahrhunderts. Bemerkenswertes: Der Untertan im Film. Der Regisseur Wolfgang Staudte verfilmte 1951 in der DDR Heinrich Manns Roman. In der Bundesrepublik war Heinrich Mann nach dem Zweiten Weltkrieg so gut wie vergessen. In der DDR war seine Sympathie für den Sozialismus jedoch bekannt. So wurde der Film in der DDR ein großer Erfolg, während er in der Bundesrepublik verboten war. Erst nachdem Staudte aus der DDR in die Bundesrepublik übersiedelte, durfte Der Untertan auch hier gezeigt werden. Der Film gilt als Klassiker des deutschen Nachkriegsfilms und sichert Wolfgang Staudte bis heute einen Platz unter den größten deutschen Filmregisseuren nach 1945. Die Arbeiterbewegung. Ein Teil der deutschen Bevölkerung kam im Zuge der Industrialisierung zu Wohlstand. Doch die Lebensumstände der Arbeiter in den Industriestädten waren entsetzlich. Auf Fotos sieht man besonders den Kindern die Armut an. Keine Schuhe, zu kurze und abgetragene Kleidung, schmutzige Füße. Mit dem Wirtschaftsboom der Gründerzeit wurden in kurzer Zeit viele Fabriken gebaut. Aber es gab nicht genug bezahlbare Wohnungen für die Arbeiter. In den Großstädten wohnten viele Arbeiter in Mietskasernen oder Barackensiedlungen am Stadtrand. Wer eine Wohnung hatte, musste untervermieten, um die Miete zahlen zu können. Die Löhne reichten kaum zum Leben, Entbehrungen und Hunger waren an der Tagesordnung. Die Arbeit war hart und meist gefährlich. Die Arbeiter verletzten sich oft so schwer, dass sie nicht mehr arbeiten konnten. Für Sicherheit und die Entschädigung für Verletzung oder gar Tod wollten die Unternehmer aber nicht aufkommen. Während der Gründerkrise ab 1873 gingen viele Fabriken pleite. Durch Massenentlassungen brach immer größeres Elend aus und die Löhne der Arbeiter fielen. »Proletarier aller Länder, vereinigt euch«, war das Schlagwort des Kommunistischen Manifests von Karl Marx und Friedrich Engels, 1848. Der Kommunismus ist eine politische Bewegung und Lehre, die eine herrschaftsfreie, klassenlose Gesellschaft zum Ziel hat, in der Privateigentum abgeschafft ist. In diese Richtung zielte auch der Sozialismus, der sich im 19. Jahrhundert entwickelte. Durch das Kommunistische Manifest bildete sich das Bewusstsein der Arbeiter, dass sie ein mächtiger Teil der Bevölkerung waren und dass Streik ein Mittel zur Durchsetzung von Forderungen war. Im Gedenken an die blutigen Proteste der Arbeiterbewegung vom 1. Mai 1886 in Chicago, USA, wurde 1890 in Deutschland zum ersten Mal der 1. Mai begangen. Mit Demonstrationen wurde eine Verbesserung der Zustände im Deutschen Kaiserreich gefordert. Doch es kam zu Zusammenstößen mit der Polizei, die gewaltsam gegen die Demonstranten vorging. 1863 hatte Ferdinand Lassalle den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein gegründet. 1869 gründeten Wilhelm Liebknecht und August Bebel die Sozialdemokratische Arbeiterpartei. 1875 vereinigten sie sich zur Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands, SDAP, die seit 1890 SPD, Sozialdemokratische Partei Deutschlands, heißt. Um diese organisierte Arbeiterbewegung einzudämmen, wurde von der Regierung unter Bismarck das Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie, Sozialistengesetz, erlassen, das von 1878 bis 1890 galt. Anführer der Bewegung wurden verbannt oder inhaftiert. Die Partei durfte im Reichstag vertreten sein, aber nicht nach außen auftreten. Wegen ihrer kritischen Haltung zu Nationalismus und Krieg wurden die Sozialisten vaterlandslose Gesellen genannt. Nachdem Bismarck 1890 erfolglos versucht hatte, das Sozialistengesetz zu verschärfen, gewann die SPD die Reichstagswahlen. Das Gesetz wurde abgeschafft und Verbesserungen der Arbeiterrechte durchgesetzt. 1881 hatte Bismarck bereits Wilhelm I. zur Einführung der Sozialversicherung geraten. Damit sollten die Arbeiter befriedet und von den revolutionären Marxisten abgebracht werden. Die SPD versuchte zusammen mit den Gewerkschaften, Streiks zu vermeiden, um nicht mehr als Bedrohung der öffentlichen Ordnung angesehen zu werden. Die Arbeiter waren jedoch nur wenig besänftigt durch die geringfügigen Verbesserungen ihrer Lebens- und Arbeitssituation. Streiks verliefen immer häufiger erfolglos, weil Unternehmer die Streikenden aussperrten und Streikbrecher in die Fabriken holten. Die Gewerkschaften verloren trotzdem nicht an Bedeutung. 1913 zählte die größte von ihnen 2,6 Millionen Mitglieder. Die Gewerkschaften sorgten mit Rechtsberatung, Bildungseinrichtungen und Arbeitsvermittlungen sowie der Verbesserung der Arbeitsumstände für ihre Mitglieder. Bemerkenswertes: Schichtdienst auch beim Schlafen. Aufgrund der hohen Mietkosten mussten sich viele Arbeiter nicht nur mit mehreren eine Wohnung, sondern auch ein Bett teilen. Diese sogenannten Schlafgänger hatten ein Bett nur für eine bestimmte Zeit gemietet, schliefen und arbeiteten also mit anderen Arbeitern im Schichtdienst. Die Frauenbewegung. Heute dürfen Frauen alles, was Männer auch dürfen: ins Weltall fliegen, Autos bauen, Firmen leiten, Fußballweltmeisterin und Bundeskanzlerin sein. Das wird ihnen immer noch nicht leicht gemacht, doch im Vergleich zum 19. und frühen 20. Jahrhundert hat sich vieles geändert. In Nachschlagewerken wie dem Deutschen Staatswörterbuch von 1858 steht: Das Weib ist auf die eheliche Gemeinschaft und die Familie als den natürlichen Mittelpunkt des Daseins angewiesen. Frauen wurden mehr oder minder als Anhängsel ihres Mannes betrachtet. Ein eigenständiges Leben oder eigene Entscheidungen wurden ihnen meist nicht zugestanden, Berufstätigkeit war in den wohlhabenderen Schichten verpönt. Frauen besaßen kein Wahlrecht. Zudem wurde argumentiert, dass sie, wenn sie eigenständig sein wollten, ihre Kinder und Männer im Stich ließen und für den drohenden Geburtenrückgang verantwortlich seien. Seit der Französischen Revolution 1789 bis 1799 kursierte das Thema der Gleichberechtigung von Mann und Frau in den gebildeten Kreisen Europas. Noch dazu wirkten sich im Deutschen Kaiserreich die Veränderungen durch die Industrialisierung aus. Die Arbeiterfrauen gingen schon lange arbeiten. 1882 gab es 500.000 Arbeiterinnen, 1907 schon 1,5 Millionen. Frauen bekamen für dieselbe Arbeit allerdings nur die Hälfte, allenfalls 2/3 des Lohns eines Mannes. Bürgerliche ledige Frauen gingen immer öfter in damals typischen Frauenberufen arbeiten, häufig gegen den Willen ihrer Familien, als Pflegerinnen, Telefonistinnen oder Lehrerinnen. Der Gedanke an berufstätige und unabhängige, ja gar gebildete Frauen war vielen Männern der oberen Schichten unangenehm. Zum Studium wurden in Preußen Frauen erst 1896 als Gasthörerinnen offiziell zugelassen. 1900 ließ die Universität Tübingen Studentinnen zu, 1906 erst folgte Preußen. Das Frauenwahlrecht wurde sogar erst mit der Weimarer Reichsverfassung 1919 eingeführt. Ebenso wenig konnte man sich für sportliche Frauen begeistern, da die Frauen als zerbrechlich und hilfsbedürftig erwünscht waren. Schon in der eleganten Damenmode zeigte sich, dass eine Frau sich nicht körperlich betätigen sollte. Enge Korsette zwängten den Brustkorb ein, verhinderten tiefes Durchatmen und förderten Ohnmachten. Die Röcke waren weit, lang und steif und schränkten die Bewegungsfreiheit ein. Tennisspielen und Radfahren, wie es die Frauen in England schon taten, waren mit dieser Kleidung kaum möglich. Die Mediziner waren damals der Meinung, dass Sport die Frauen unfruchtbar machen würde. Frauenrechtlerinnen taten ihre Meinungen kund und sorgten für Aufsehen und Anfeindungen, auch von Frauen. Sie organisierten sich und erreichten mit viel Hartnäckigkeit, dass sich die Dinge änderten. Es wurden auch Frauenvereine für wohltätige Zwecke und nationalistische Vereine zur Unterstützung des Kolonialismus gegründet. Die meisten dieser Vereine waren aber strikt gegen die Gleichberechtigung der Frau. Die Frauen hatten die Regeln der Gesellschaft selbst stark verinnerlicht. Trotzdem haben sie die Gleichberechtigung gefördert, denn ihre Aktivitäten normalisierten das Bild der aktiven Frau. Selten gab es auch männliche Unterstützung, wie durch den heute noch bestehenden Lette-Verein, dessen Ziel es war, die Berufsausbildung von Frauen zu fördern. Auch die Arbeiterbewegung war den Forderungen nach der Emanzipation der Frauen teilweise aufgeschlossen. Bemerkenswertes: Alte Jungfern. Der Beruf der Lehrerin war am beliebtesten bei Frauen. Damals erfolgte die Ausbildung nicht an der Universität, sondern in Lehrerseminaren. Da nur unverheiratete Frauen arbeiten durften, mussten sie aufhören zu arbeiten, wenn sie heirateten. Weil manche Lehrerinnen sich für ihren Beruf und gegen die Ehe entschieden, wurden sie abwertend alte Jungfern genannt. Zurück zur Natur. Seit es die Industrie gab, in der Maschinen die Handarbeit ersetzten, hatte sich das Leben der Menschen in kurzer Zeit sehr verändert. Neben den Veränderungen in der Gesellschaft waren die Städte übervölkert und die Luft durch die Fabrikschlote so schmutzig, dass viele Menschen krank wurden. Durch die wachsende Stadtbevölkerung wurden mehr Lebensmittel benötigt. Deshalb brauchte man chemische Schädlingsvernichtungsmittel und Kunstdünger. Hungersnöte wegen Ernteausfällen wurden nun seltener. Durch die Chemie konnte in kürzerer Zeit mehr Getreide, Obst und Gemüse produziert werden, als benötigt wurde. Die Überschüsse wurden in Konservendosen gefüllt oder zu Fertigprodukten verarbeitet. Durch die zunehmende Verwendung von Weißmehl, Zucker und Fertigprodukten ernährten sich die Menschen ungesünder. Die Krankheiten durch zu süße und zu fette Nahrung sowie durch Schädlingsvernichtungsmittel und Kunstdünger häuften sich. Gegen all diese Veränderungen entwickelte sich eine bürgerliche Bewegung von verschiedenen Lebensreformern mit dem Motto »Zurück zur Natur«. Es herrschte Sehnsucht danach, Gesundheit, Natürlichkeit und jugendliche Schönheit auszustrahlen, Körper und Geist etwas Gutes zu tun. Mit Sport, frischer Luft und guter Ernährung wollten die Menschen sich entfalten und sich von dem ungesunden Leben in den Städten befreien. Unter den Ernährungsreformern gab es auch die erste Vegetarierbewegung. Sie lehnten Fleisch, Kaffee, Zucker, starke Gewürze, Alkohol und Tabak streng ab und sahen nur naturbelassene Lebensmittel wie Vollkornprodukte, rohes Gemüse und rohes Obst als wirklich gesund an. Doch auch die Naturheilkunde, die Jugendbewegung, die Freikörperkultur, Die Kleidungsreform, die Erziehungsreform, die Wohn- und Bildungsreform sowie die antistädtische Landkommunenbewegung spielten eine große Rolle in der gesellschaftlichen Entwicklung. Die Lebensreform war eine richtiggehende Auflehnung gegen die verstaubte und körperfeindliche Gesellschaft ihrer Zeit. Die Lebensreform war auch eine Weltanschauung. Die Menschen strebten danach, sich eine bessere Welt zu schaffen. Neue Ansichten über die Zusammenhänge von seelischer Gesundheit und körperlichen Erkrankungen kamen auf und Meditationslehren wie das indische Yoga wurden aufgegriffen. In der Naturheilkunde zählt vor allem das Gleichgewicht zwischen Körper, Geist und Seele. Nach dieser sogenannten ganzheitlichen Methode wurden bereits im Altertum Krankheiten behandelt. Die sichtbarste Lebensreform von allen, die Freikörperkultur, vertrat einen ungezwungenen Umgang mit Nacktheit, war aber trotzdem sehr stark von Disziplin und Selbstkontrolle geprägt. Nacktheit hieß nicht unmoralisch zu sein. Mit nackt ausgeführten Turnübungen im Grünen sollte der Körper abgehärtet werden, um körperliche Stärke und Einheit mit der Natur zu demonstrieren. Manche Anhänger glaubten an die körperliche und geistige Überlegenheit der nordischen oder germanischen Rasse, die mit einer gesunden Lebensweise gefördert werden sollte. Sie pflegten nordisches Brauchtum, Kunst und Literatur nach skandinavischem Vorbild. Nordisch spielt auf eine angeblich gemeinsame Rasse der skandinavischen Völker Nordeuropas und des deutschen Volkes an, germanisch auf die vorchristliche Kultur der später deutschen Völker. Der völkische Gedanke war in den Kreisen der Nationalisten und Rassisten weit verbreitet. Er war ein Zeichen sich anbahnender Abkapselung vom Ausland und einer Überheblichkeit, die im Ersten und Zweiten Weltkrieg endete. Bemerkenswertes: Reformhaus gleich Reformbewegung? Die Reformhäuser gehen tatsächlich auf die Lebens- und Ernährungsreformbewegung zurück. Das erste Reformhaus wurde 1900 in Wuppertal durch Karl August Heinen eröffnet. Heute gibt es dort unter anderem Lebensmittel aus kontrolliert biologischem Anbau und Sojaprodukte für Vegetarier zu kaufen. Die Jugendbewegung. Im Jahre 1896 kamen erstmals bürgerliche Jugendliche zusammen, um gemeinsam in die Natur hinauszuziehen und ein Gemeinschaftsgefühl zu pflegen. Sie grenzten sich vor allem aus Protest gegen ihre Eltern von deren Lebenseinstellung ab. Das Familienfoto einer wilhelminischen Familie verdeutlicht die Gründe: die Schwere, der Ernst, die Unbeweglichkeit der Menschen. Dagegen rebellierte die Jugend. In der Generation ihrer Eltern galt die Entfaltung des Einzelnen wenig. Was zählte, war die Ehre des Kaisers und des deutschen Volkes. Die Jugendlichen sollten sich zu Hause aufhalten und an ihrer Bildung arbeiten. Der Austausch mit Gleichaltrigen war auf die Schule beschränkt. Ihre Eltern sahen sich die Natur höchstens auf Bildern oder von einer Kutsche aus an, denn es galt als unfein, in der Natur umherzuwandern. Die Jugendlichen wollten kurze Hosen tragen, Sport treiben, zusammen in der Natur zelten und eine Gemeinschaft mit eigenen, neuen Werten pflegen. Das war revolutionär. Wie die Lebensreformer war auch die bürgerliche Jugend beeinflusst durch die Kunst und das Denken der Romantik. Es gab viele verschiedene Gruppen. Die bekannteste war der Wandervogel. Die Kirchen organisierten Jugendbewegungen bereits seit Anfang des 19. Jahrhunderts. Dann kam die bürgerliche Bewegung und entzog ihnen Mitglieder. Ferner entstanden nationalistisch-militaristische, aber auch pazifistische Jugendvereine. Auch die Arbeiterjugend hatte ab 1904 den ersten Jugendverein, jedoch aus einem ernsten Grund. Die Lehrherren durften ihre Lehrjungen schlagen. Und als sich 1904 in Berlin der Schlosserlehrling Nähring erhängt hatte, entdeckte die Polizei schlimme Verletzungen, die ihm sein Lehrherr zugefügt hatte. Der Anwalt Dr. Broh machte diesen Fall bekannt und stieß auf immer mehr Schicksale wie das Nährings. Daraufhin gründete er den Verein der Lehrlinge und Jugendlichen Arbeiter Berlins. Jugendschutz, Erziehung und Bildung waren für die Jugendlichen teilweise lebenswichtige Grundsätze, die 1906 auch in einem der Dachverbände, der Vereinigung der Freien Jugendorganisationen Deutschlands, festgeschrieben wurden. Ebenfalls 1904 wurde in Mannheim durch den Anwalt Dr. Ludwig Frank der erste süddeutsche Arbeiterjugendverein gegründet. Die Jugend durfte sich in Süddeutschland, anders als in Preußen, politisch betätigen. Die proletarische Jugendbewegung musste vor allem in Preußen gegen politischen Gegenwind kämpfen, denn wenn die Vereine mit ihren jugendlichen Mitgliedern offen Kritik an den Gesetzen geübt hätten, wären sie sofort verboten worden. Polizisten waren bei Vereinsversammlungen mit im Raum und hätten gleich durchgegriffen. Nach den Jahren der Sozialistengesetze und den Arbeiterunruhen war die Polizei den Arbeitern gegenüber noch immer misstrauisch. Die Unternehmerverbände machten Politik gegen sie und die Kirchen beklagten unmoralische Zustände in den Jugendgruppen. Sogar innerhalb der Arbeiterklasse hatten die Jugendvereine mit Widerständen zu kämpfen. Die allein bestimmenden Familienväter sahen sich durch die Aktivitäten ihrer Kinder übergangen. Im Arbeitsleben hatten die Erwachsenen Angst vor der Konkurrenz durch die Jugend, die nun besser gebildet war als sie. Das führte zu großen Spannungen zwischen den Generationen. 1908 wurde vom Reichstag ein Gesetz verabschiedet, nach dem unter 18-Jährige sich nicht politisch betätigen durften. Damit sollten die Sozialdemokraten von der politischen Erziehung der Arbeiterjugend ferngehalten werden, denn die Furcht vor der erstarkenden Arbeiterbewegung war groß. Gleichzeitig wurde den Lehrherren gesetzlich verboten, ihre Lehrlinge zu schlagen, auch um der Arbeiterjugend ihre Grundlage zu entziehen, was aber nicht gelang. Bemerkenswertes: Der Verweichlichung entgegenwirken. 1911 wurde in Preußen ein Gesetz zur Jugendpflege verabschiedet. Die männliche Jugend sollte in der Phase vor ihrem Schulabschluss körperlich und ideologisch auf ihre bevorstehende Einberufung zum Militär vorbereitet werden und Disziplin erlernen. Da sich weder staatliche noch andere Jugendorganisationen der vormilitärischen Erziehung widmen wollten, nahm sich das preußische Kriegsministerium der Sache an. Diese Erziehung sorgte maßgeblich für die große Zahl junger Männer, die 1914 begeistert freiwillig in den Krieg zogen. Kunst in der wilhelminischen Zeit: Realismus und Moderne. Am 15. Januar 1871 erreichte den Künstler Anton von Werner aus Paris die Nachricht, dass er, der Geschichtsmaler, zum 18. Januar nach Versailles kommen sollte, denn er würde dort etwas seines Pinsels Würdiges erleben. An diesem Tag fand die Proklamation des Deutschen Kaiserreichs statt, die von dem Maler im Stil der sogenannten Salon- oder Akademiemalerei festgehalten wurde. Diese Stilrichtung ist eine Form des Realismus, der sich besonders dafür eignet, historische Momente wie Krönungen, Schlachten oder andere repräsentative Ereignisse festzuhalten. Durch diese Malerei wird die politische und historische Bedeutung besonders hervorgehoben. Der Künstler stellt die Ereignisse einerseits sehr realitätsnah dar, kann aber durch seine künstlerische Freiheit die Wirkung, zum Beispiel Würde und Hoheit der Dargestellten, verstärken. Es ist nicht verwunderlich, dass auch Kaiser Wilhelm II. Diesen Stil den neueren Kunstströmungen der Zeit vorzog. Der Impressionismus und die Malerei in der Künstlerkolonie Worpswede sind zwei dieser modernen Strömungen. Am Ende des 19. Jahrhunderts gewannen diese Gegenbewegungen zur Akademiekunst, die die Grundlage für die moderne Kunst bildeten, zunehmend an Bedeutung. Die Künstlerkolonie Worpswede wurde 1889 als eine von vielen ähnlichen Kolonien in Europa und Nordamerika gegründet. Sie folgten den Ideen der Freilichtmaler von Barbizon, einem Ort südlich von Paris. Diese verlegten ab 1840 ihren Arbeitsplatz aus dem Künstleratelier in die freie Natur. Dabei spielte nicht nur die Natur als Motiv eine Rolle. Das Leben auf dem Land war auch erheblich billiger. Und die Anwesenheit anderer Künstler gab ihnen die Möglichkeit, sich auszutauschen, zu diskutieren und Gruppenausstellungen zu organisieren. Die strohbedeckten Häuser des kleinen Dorfes Worpswede zwischen Bremen und Hamburg standen zwischen sanft abfallenden Hügeln, umgeben von flachem Ackerland und weitläufigen Mooren. Diese Landschaft wurde oft zum Motiv der noch sehr realistisch arbeitenden Maler. Neben dem als Gründer zu bezeichnenden Heinrich Vogeler, dessen Haus Barkenhof das Zentrum des Kolonielebens bildete, kann man Paula Modersohn-Becker als die eigenwilligste Künstlerin von Worpswede bezeichnen. Sie konzentrierte sich in ihren Bildern vor allem auf Porträts der bäuerlichen Bevölkerung und entwickelte in diesen einen Stil, der sich langsam von realistischer Malerei entfernt. In ihren Gemälden erzeugt sie durch viele Brauntöne und runde Formen sehr einfühlsame Bilder der Menschen, vor allem von Kindern und Frauen. Die Malerei des Impressionismus, die das Studium der Natur so weiterentwickelte, dass sich die Landschaftsbilder auflösen in flimmernde und glitzernde bunte Farbflecken, wurde von Künstlern wie Max Liebermann und Lovis Corinth aufgenommen. Beide Künstler hatten eine Zeit lang in Paris gelebt und dort die Werke der französischen Impressionisten kennengelernt. Doch nicht nur Künstler trugen diese französischen Einflüsse nach Deutschland. Auch Sammler und Museumsdirektoren kauften impressionistische Werke, weshalb der Impressionismus schnell zu einer anerkannten Stilrichtung werden konnte. Max Liebermann nahm ab 1898 als Direktor der Preußischen Akademie der Künste großen Einfluss auf die wilhelminische Kulturpolitik und trug die modernen Ansätze als anerkannte Kunstformen in das neue Jahrhundert. Lovis Corinth entwickelte sich vom impressionistischen Künstler zum Expressionisten und damit zu einem Vertreter der wichtigsten deutschen Kunstströmung des beginnenden 20. Jahrhunderts. Bemerkenswertes: Künstler-Mekka. Neben Malern zog Worpswede auch Schriftsteller an, wie zum Beispiel Rainer Maria Rilke und Gerhard Hauptmann, die sich von der Landschaft und dem Gemeinschaftsleben inspirieren ließen. Rainer Maria Rilke gehört zu den wichtigsten deutschsprachigen Schriftstellern und Dichtern der Moderne. Er veröffentlichte nach seinem Aufenthalt in der Künstlerkolonie ein Buch mit dem Titel Worpswede, welches als eine Mischung aus Literatur und Kunstgeschichte über das Leben der Künstler berichtet. Es wurde mit viel Interesse gelesen und mehrmals neu gedruckt. Die Künstlerkolonie beschränkte sich also nicht auf Maler, die neue Bildthemen suchten, sondern bildete einen Sammelpunkt für Künstler im Allgemeinen. Dies war ein Grundzug vieler folgender Kunstbewegungen. Sie beschränkten sich selten nur auf Malerei oder Literatur. Wichtige Persönlichkeiten des Wilhelminismus: Otto von Bismarck, 1815 bis 1898. Bismarck stammte aus dem Landadel in Pommern. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften bewirtschaftete er die Familiengüter. 1862 wurde er durch Wilhelm I. zum preußischen Ministerpräsidenten und Außenminister ernannt. Zuvor pflegte er als preußischer Gesandter die diplomatischen Kontakte zu Russland und Frankreich. Nach der Verfassung des Deutschen Kaiserreichs war er als preußischer Ministerpräsident gleichzeitig Reichskanzler. Weil Bismarck seit dem Deutsch-Französischen Krieg 1871 eher auf den Ausbau von Bündnissen bedacht war als auf Machtpolitik und Wilhelm II. Sich der politischen Dominanz, die sich Bismarck über die Jahre angeeignet hatte, nicht beugen wollte, wurde er 1890 durch Wilhelm II. Entlassen. Erst mit Bismarcks Entlassung begann die Ära des Wilhelminismus. Wilhelm II. 1859 bis 1941. Wilhelm II., König von Preußen und deutscher Kaiser, wurde 1859 in Berlin geboren und starb 1941 im Exil in den Niederlanden. Bei der Geburt Wilhelms II. War sein linker Arm schwer verletzt worden. Dadurch war der Arm zeitlebens etwas kürzer als der rechte und teilweise gelähmt. Entgegen der Verfassung gebärdete er sich wie ein absolutistischer Herrscher, der niemandem Rechenschaft schuldet. Weil er Bündnisverträge nicht erneuerte und sich durch sein großspuriges militärisches Gehabe diplomatisch unsensibel benahm, verkörperte er im Ausland die deutsche Überheblichkeit und Deutschland stand kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges mit Österreich-Ungarn als einzigem Bündnispartner da. Durch seine leichtfertige Zusage, Österreich uneingeschränkten militärischen Beistand zu gewähren, verursachte Wilhelm II. Den Ersten Weltkrieg mit. Durch seine Großmachtbestrebungen und hochmütige Kampfparolen entwickelte ein großer Teil der Bevölkerung eine immense Kriegsbegeisterung. Am Ende des Krieges wurden im In- und Ausland die Rufe nach der Abdankung Wilhelms II. Und der Abschaffung der Monarchie lauter. Wilhelm II., der sich bereits im Herbst 1918 nach Belgien gerettet hatte, musste in den Niederlanden um Asyl bitten und abdanken. Von dort aus sympathisierte er später mit der nationalsozialistischen Politik und gratulierte Hitler 1940 zu dessen Einmarsch in Paris. Lothar von Trotha, 1848 bis 1920. Trotha war Generalleutnant und Oberbefehlshaber der deutschen Schutztruppen in Deutsch-Südwestafrika, 1904 bis 1905, und erlangte mit seinem grausamen Vorgehen im Krieg gegen die Herero zweifelhafte Berühmtheit. Er hatte sich bereits bei Kolonialkämpfen in Deutsch-Ostafrika 1894 bis 97 und der Niederschlagung des Boxeraufstands in China 1900 einen Namen als erbarmungsloser Feldherr gemacht. Er glaubte an die Überlegenheit der weißen Rasse. So sollten die aufständischen Stämme in Strömen von Blut vernichtet werden. Die Entsendung von Trothas zur Niederschlagung von Konflikten verdeutlicht, dass Deutschland sich keineswegs edler als die anderen Kolonialmächte verhalten hat, wie oft behauptet wird. Bei seiner Rückkehr aus Afrika wurde Trotha für seine Leistungen sogar ein Orden verliehen. Bei der Verleihung war Wilhelm II. Aus Gründen der Distanzierung zu von Trotha zwar nicht anwesend, aber die Verleihung des Ordens signalisiert, dass seine Politik des harten Durchgreifens als nachahmenswert dargestellt wurde. Bertha von Suttner, 1843 bis 1914. Bertha von Suttner, eine geborene Gräfin Kinski, war Schriftstellerin und Friedensaktivistin. Sie lebte für ihre Zeit ein außergewöhnliches Leben. Sie versuchte erfolglos, eine Gesangskarriere zu starten und ging mit ihrem Mann für längere Zeit in den Kaukasus. Vom Schrecken der Kriege ihrer Zeit beeinflusst, entwickelte sie eine Abneigung gegen den weltweiten Imperialismus, durch den immer wieder kriegerische Auseinandersetzungen ausgelöst wurden. Ihr Roman »Die Waffen nieder« von 1889 war ein flammender Appell gegen den Krieg und fand in der Atmosphäre des Wilhelminismus viele Anhänger, da viele Deutsche den Großmachtfantasien Wilhelms II. Kritisch gegenüberstanden. 1891 gründete Bertha von Suttner in Österreich die Gesellschaft der Friedensfreunde. 1892 wirkte sie bei der Gründung der Deutschen Friedensgesellschaft mit und wurde Vizepräsidentin des Internationalen Friedensbüros in Bern. Sie stand in gutem Kontakt zu dem Industriellen und Erfinder Alfred Nobel und regte ihn an, den Friedensnobelpreis zu stiften. Der Erste Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg wurde die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts genannt. Er bedeutete das Ende der alten Ordnung und das Ende der Vorherrschaft Europas in der Welt. Die internationale Arbeiterbewegung spaltete sich. Im Schatten des Krieges vollzog sich die russische Revolution, aus der die Sowjetunion mit dem Ziel, eine Weltrevolution herbeizuführen, hervorging. Der Erste Weltkrieg führte im Epochenjahr 1917 zum Eintritt der USA in den Krieg und damit auf die Bühne der Weltpolitik. Die Teilung der Welt in die beiden von den Supermächten USA und Sowjetunion geführten Lager hatte ihre Wurzeln in dieser Zeit. Der Kalte Krieg, der die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts beherrschte, ist ebenso in seinen Ursprüngen auf den Ersten Weltkrieg zurückzuführen, wie die Entstehung der menschenfeindlichen Ideologie der faschistischen Bewegungen in der ersten Hälfte des Jahrhunderts. Der Erste Weltkrieg war der erste totale Krieg, für den technische Errungenschaften in bisher nicht gekanntem Maß eingesetzt wurden. Zugleich wurde die Zivilbevölkerung in den Krieg einbezogen, durch Dienstverpflichtung, durch Ausbeutung von Ressourcen, durch rücksichtslose Ausnutzung aller Möglichkeiten. Im Maschinenkrieg wurden Menschen zu Material, das ebenso wie Waffen und Ausrüstung in die Schlacht geworfen und verbraucht wurde. Den Krieg hatten manche herbeigesehnt, als reinigendes Gewitter in der schwülen und aggressiven Atmosphäre imperialistischer Machtpolitik. Viele Deutsche hofften auf den Platz an der Sonne, der angeblich ihrem Vaterlande vorenthalten war. Seit Anfang der 1890er Jahre rivalisierte Deutschland deswegen mit den Großmächten Frankreich, Großbritannien und Russland und setzte nur noch auf Österreich-Ungarn und das kränkelnde Osmanische Reich als Verbündete. Das Attentat auf den österreichischen Thronfolger im Juni 1914 war nur noch der Funken am Pulverfass. Der Krieg stand unmittelbar bevor. In Deutschland fühlte man sich gerüstet und träumte von Eroberungen und siegreichen Feldzügen. Viele konnten es nicht erwarten, bis die Krise in militärische Aktionen überging. Das Deutsche Reich stellte sich in Nibelungentreue an die Seite Österreich-Ungarns und hoffte in großer Selbstüberschätzung auf den Sieg, der Deutschland Weltgeltung und die beherrschende Stellung in Mittel- und Osteuropa bringen würde. Die militärischen Erfolge im Osten konnten kaum darüber hinwegtäuschen, dass der Abnutzungskrieg im Westen nicht gewonnen werden konnte, dass Deutschland und Österreich-Ungarn auch bei Anspannung aller Kräfte und trotz zunehmend brutaler Methoden der Kriegsführung, zum Beispiel des unbeschränkten U-Boot-Krieges, den erhofften Siegfrieden nicht erlangen konnten. Der Lust am Krieg des Sommers 1914 folgten riesige Verluste, Entbehrungen, Hunger und Elend. Im Inneren war Deutschland eine Militärdiktatur geworden, in der statt Meinungsfreiheit Zensur herrschte, in der eine amtliche Propaganda Illusionen erzeugte und Kritik unterdrückte. Das Erlebnis des Krieges bewegte die Menschen noch auf lange Zeit. Die Kriegsbegeisterung der Jungen, die sich im August 1914 freiwillig gemeldet hatten und von denen viele auf den Schlachtfeldern einen frühen Tod fanden, schlug sich auch in der Literatur nieder. In Stahlgewittern nannte Ernst Jünger, der 19-jährig Frontsoldat geworden war, sein Tagebuch eines Stoßtruppführers. Die Gefühle der Kriegsfreiwilligen beschreibt er mit den Worten: In einem Regen von Blumen waren wir hinausgezogen, in einer trunkenen Stimmung von Rosen und Blut, voller Sehnsucht nach dem Ungewöhnlichen. Im Gegensatz zu Jüngers Buch, das 1920 erschien und das die patriotischen Gefühle der Deutschen nicht kränkte, war Erich Maria Remarques Roman aus dem Jahre 1929 eine Anklage gegen die Vergötzung des Militärischen, gegen die Verrohung der Menschen im Krieg, gegen den Krieg überhaupt. Im Westen nichts Neues war das erfolgreichste Buch über den Ersten Weltkrieg, in 32 Sprachen übersetzt, verfilmt, aber schließlich 1933 verboten, weil den Nationalsozialisten die Wahrheit zu gefährlich war, die Remarque verkündete in seinem Bericht über eine Generation, die vom Kriege zerstört wurde, auch wenn sie seinen Granaten entkam. Die Jahre vor dem Weltkrieg. Der Weg in die Urkatastrophe. Die eigentlichen Gründe für den Ersten Weltkrieg entstanden bereits lange vor Kriegsausbruch durch die politische und wirtschaftliche Entwicklung in Europa. Das Deutsche Reich befand sich am Vorabend des Krieges in einer besonderen Situation. Durch den Anspruch, eine Großmacht zu sein, stand es spätestens seit 1890 in direkter Konkurrenz zu Frankreich und Großbritannien. Insbesondere die Beziehung zu Großbritannien hatte sich durch Provokationen des Deutschen Reiches, dazu gehörte vor allem das Flottenbauprogramm des Großadmirals Alfred von Tirpitz, verschlechtert. Auch die Beziehungen zu Frankreich waren seit der französischen Niederlage im Deutsch-Französischen Krieg 1870-71 äußerst angespannt. Reichskanzler Otto von Bismarck hatte jedoch mit Hilfe eines komplizierten Bündnissystems die anderen Großmächte binden und so Frankreich diplomatisch isolieren können. Sein Ziel war es, einen möglichen französischen Vergeltungskrieg, aber auch jeden anderen Krieg zu verhindern. Bismarcks Nachfolger dagegen verlegten den Schwerpunkt der deutschen Außenpolitik auf die imperialistische Expansion. Daraus ergaben sich Interessenkonflikte mit den anderen Staaten und das Bündnissystem löste sich auf. Eine Reaktion auf diese geänderte deutsche Außenpolitik war, dass das bisher isolierte Frankreich 1894 ein Bündnis mit Russland einging. Es folgte 1904 ein weiterer Zusammenschluss zwischen Großbritannien und Frankreich, französisch die sogenannte Entente Cordiale, herzliches Bündnis, dem sich Russland 1907 anschloss, die Triple Entente, dreifaches Bündnis. Es standen sich also nun zwei Machtblöcke gegenüber. Einerseits die Triple Entente, andererseits der seit 1879 bestehende Zweibund zwischen Österreich-Ungarn und dem Deutschen Reich, dem 1882 Italien beitrat. Was Bismarck mit seiner Bündnispolitik hatte verhindern wollen, war nun eingetreten. Das Deutsche Reich war außenpolitisch nahezu isoliert. In ganz Europa herrschte angespannte Stimmung. Die Folge war ein Wettrüsten, das durch die rasanten technischen Entwicklungen beschleunigt wurde. Innerhalb kürzester Zeit wurden die bisherigen Waffensysteme in allen Bereichen durch neue ersetzt. Um dies finanzieren zu können, wurde Rüstungspropaganda betrieben. Es wurde versucht, das Volk für einen möglichen Krieg zu begeistern. Dies geschah nicht selten durch absichtlich geschürte Angst vor Angriffen anderer Staaten, sodass die außenpolitische Entwicklung nun auch direkt auf die Bevölkerung Einfluss nahm. Durch die fortschreitende Industrialisierung befanden sich nahezu alle europäischen Länder in einer Phase der gesellschaftlichen Veränderung. Die dadurch hervorgerufene Unsicherheit in der Bevölkerung bot eine gute Grundlage für Propaganda. Auch die Regierungen waren Veränderungen unterworfen, die oftmals zu Krisen führten. Besonders im Deutschen Reich geriet das politische System unter Kaiser Wilhelm II. Ins Wanken, denn der Reichstag gewann zunehmend an Einfluss. Diese beiden politischen Kräfte, Monarchie und Parlament, blockierten sich zunehmend gegenseitig. Der Kaiser verlor zudem immer mehr Ansehen in der Öffentlichkeit, immer häufiger wurde über ihn gespottet. Der Aufstieg der Arbeiterbewegung im Zuge der Industrialisierung und der Wahlsieg der Sozialdemokraten 1912 sorgten für zusätzlichen Zündstoff, da diese sich zunächst gegen den drohenden Krieg stellten. In vielen konservativen Kreisen dagegen herrschte bereits der Wunsch nach einem Krieg als eine Art Befreiungsschlag. Dieser sollte die innen- und außenpolitischen Probleme lösen und Deutschland als Weltmacht etablieren. Die Bevölkerung sollte an einen Verteidigungskrieg glauben, der schnell gewonnen werden konnte. Das Attentat von Sarajevo am 28. Juni 1914 bot den nötigen Vorwand, um diesen Krieg beginnen zu können. Bemerkenswertes: Des Kaisers neue Kleider. Wilhelm II. Besaß mehr als 300 verschiedene Uniformen. Darüber wurden häufig Witze gemacht. So war zum Beispiel in der Zeitschrift Simplicissimus um die Jahrhundertwende Folgendes zu lesen: Majestät, im Badezimmer ist ein Rohr geplatzt. Angesichts der drohenden Überschwemmung antwortete der Kaiser: Bringen Sie mir die Admiralsuniform. Das Attentat von Sarajevo oder die Zündschnur am Pulverfass Europa. Um die Hintergründe des Attentats von Sarajevo zu verstehen, ist ein Blick auf die politische Entwicklung der Balkanregion notwendig. 1875 begann in Bosnien ein Aufstand gegen die seit Jahrhunderten andauernde Herrschaft des Osmanischen Reiches. Dieser Aufstand wurde zunächst jedoch blutig niedergeschlagen. Die Lage änderte sich, als Russland dem Osmanischen Reich 1877 den Krieg erklärte. Das Ziel der russischen Regierung war es, über den Balkan einen Zugang zum Mittelmeer zu erhalten. Im Laufe des Krieges wurde nahezu der gesamte europäische Teil des Osmanischen Reiches erobert. Serbien, Montenegro und Rumänien erhielten ihre Unabhängigkeit, Bulgarien erhielt unter russischer Verwaltung zusätzliches Gebiet, das bis zum Mittelmeer reichte. Russland hatte sein Ziel erreicht. Die europäischen Großmächte, allen voran die KOK-Monarchie Österreich-Ungarn, beobachteten den wachsenden russischen Einfluss mit Misstrauen. Auf dem von Bismarck am 13. Juni 1878 eröffneten Berliner Kongress sollte deswegen für alle strittigen Fragen, welche die Balkanregion betrafen, ein Ausgleich gefunden werden. Die Grenzen Bulgariens wurden zum Nachteil Russlands wieder verschoben. Auch lange nach dem Kongress sorgte die Balkanfrage jedoch weiterhin für Zündstoff, denn sowohl Österreich-Ungarn als auch Russland versuchten die Entwicklung der neu geschaffenen slawischen Staaten in ihrem Sinne zu beeinflussen. Russland fand eine Einflussmöglichkeit in der Unterstützung der panslawistischen Bewegung. Es entstand ein griechisch-bulgarisch-serbischer Balkanbund, dem später auch Montenegro beitrat. Diese Länder erklärten dem Osmanischen Reich 1912 den Krieg, in dessen Verlauf die verbliebenen türkischen Provinzen in Europa an den Balkanbund fielen. Erster Balkankrieg. Die Sieger konnten sich über die Verteilung der neu hinzugewonnenen Gebiete jedoch nicht einigen. Dies führte 1913 zum Zweiten Balkankrieg, aus dem Serbien als eine der stärksten Mächte hervorging. Der wachsende Einfluss bestärkte es in dem Bestreben, ein großserbisches Reich gründen zu wollen, dem auch Bosnien-Herzegowina angehören sollte. Dieses war jedoch bereits 1908 von Österreich-Ungarn endgültig annektiert worden. Aus diesem Grund wollten serbische Nationalisten den Einfluss der Großmacht zurückdrängen. Die Regierung in Wien befand sich in einem Zwiespalt, denn jede Spannung mit Serbien barg das Risiko einer Auseinandersetzung mit Russland. Da in einem Konfliktfall die jeweiligen Bündnispartner auf den Plan traten, sorgte dies für eine weitere Verschärfung des bereits herrschenden Gegensatzes zwischen den beiden Bündnisblöcken Triple Entente und Zweibund. Die Gefahr möglicher Anschläge war durchaus bekannt, als Erzherzog Franz Ferdinand, der Thronfolger der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie, zusammen mit seiner Frau Sophie Sarajevo besuchte. Das Ansehen Österreich-Ungarns sollte durch diesen Besuch wieder gesteigert werden. Viel wichtiger war jedoch die Demonstration von Macht und Selbstbewusstsein gegenüber den Nationalisten. Als der Thronfolger und seine Frau am 28. Juni 1914 mit einer Wagenkolonne durch die jubelnde Menge fuhren, warteten dort Attentäter der Geheimorganisation Schwarze Hand auf ihre Gelegenheit. Der erste Anschlag misslang jedoch. Eine auf Franz Ferdinands Automobil geschleuderte Bombe verfehlte ihr Ziel. Der Chauffeur brachte den Wagen in Sicherheit und fuhr zum Rathaus, wo der Erzherzog bereits erwartet wurde. Dieser beschloss jedoch kurz darauf, einen Angehörigen des Militärs, der von der Bombe verletzt worden war, im Krankenhaus zu besuchen. Der Fahrer des Wagens wurde falsch über den Weg informiert und musste wenden. Bei dieser Gelegenheit sah ein weiterer Attentäter seine Chance gekommen. Er feuerte zwei Schüsse ab. Franz Ferdinand und seine Frau starben, noch bevor sie im Krankenhaus ankamen. Die darauffolgenden Ereignisse bis zum tatsächlichen Kriegsbeginn am 1. August 1914 werden als Juli-Krise bezeichnet. Bemerkenswertes: Die Schwäche des Osmanischen Reiches. Bereits vor dem in Bosnien beginnenden Aufstand hatte das Osmanische Reich zahlreiche Gebietsverluste an Russland hinnehmen müssen. Aus diesem Grund wurde es von dem russischen Zaren Nikolai I. spöttisch der kranke Mann am Bosporus genannt. Der Sprung ins Dunkle: Juli-Krise und Kriegsausbruch. Österreich-Ungarn befand sich nach dem Attentat von Sarajevo in einer schwierigen Lage. Sollte der Mord als Einzeltat dargestellt werden oder als Angriff auf die Großmachtstellung der KUK-Monarchie im Balkan? Die meisten anderen Staaten Europas sahen die Forderungen Wiens als berechtigt an, die Attentäter bestrafen zu wollen und die genauen Hintergründe des Anschlags zu beleuchten. Strafmaßnahmen gegen Serbien wurden erwartet. Je länger jedoch gezögert wurde, desto mehr Unverständnis für diese Verzögerung verbreitete sich. Schnell entstand der Verdacht, dass Österreich-Ungarn die Ermordung des Thronfolgers für machtpolitische Zwecke im Balkanraum nutzen wollte. Diese Vermutungen lagen nahe, denn mit einem Ultimatum an die Serben wurde gewartet, bis der französische Botschafter wieder aus der russischen Hauptstadt St. Petersburg abgereist war. Falls Russland eingriff, sollte so eine schnelle Verständigung mit dem Bündnispartner Frankreich verhindert werden. Am 5. Juli 1914 stellte Kaiser Wilhelm II. Die sogenannte Blankovollmacht für den Bündnispartner Österreich-Ungarn aus. Diese Vollmacht wurde jedoch nicht in der Erwartung eines Weltkrieges ausgehändigt, sondern sollte vor allen Dingen Russland davon abhalten, in die Auseinandersetzung zwischen Österreich-Ungarn und Serbien einzugreifen. Das Deutsche Reich erhoffte sich durch diese Einschüchterungstaktik eine Begrenzung des Konflikts auf den Balkanraum. Am 23. Juli 1914 stellte Österreich-Ungarn ein Ultimatum an Serbien, das innerhalb von 48 Stunden beantwortet werden sollte. Dieses Ultimatum enthielt, wie erwartet, die Forderung nach Bestrafung der verhafteten Mitglieder der Schwarzen Hand. Die serbische Regierung stimmte dem zu, widersprach jedoch der Forderung, dass österreichische Beamte an der Untersuchung teilnehmen sollten. Dies hätte die Unterwerfung unter die Hoheit der Doppelmonarchie bedeutet. In der Hoffnung, die serbischen Machtbestrebungen mit deutscher Hilfe nun in die Grenzen weisen zu können, bot diese Weigerung den Vorwand für Österreich-Ungarn, Serbien den Krieg erklären zu können. Der österreichische Botschafter übergab am 28. Juli 1914, also genau einen Monat nach dem Attentat von Sarajevo, die Kriegserklärung. Zwei Tage später erfolgte die Generalmobilmachung Russlands. Ein Krieg war unvermeidlich geworden. Die Blankovollmacht erforderte die Beteiligung des Deutschen Reiches. Für viele keine unwillkommene Entwicklung. Auf einer Krisensitzung in Berlin am 1. August 1914 zeigte sich jedoch deutlich, wie zwiegespalten die deutsche Führung war, wenn es um die Vorgehensweise ging. Auf der einen Seite stand die militärische Führungsspitze mit Erich von Falkenhayn und Generalstabschef Helmut von Moltke, auf der anderen Reichskanzler Theobald von Bethmann-Hollweg und der Kaiser. Letztere bemühten sich noch immer, den Konflikt begrenzt zu halten. Sie wollten nicht die politische Verantwortung für einen Einmarsch in Frankreich übernehmen. Allerdings war genau dies das Ziel der Militärs. Deren Strategie sah vor, zuerst Russlands Bündnispartner Frankreich zu besiegen, um anschließend alle Kräfte gegen Russland bündeln zu können. Ein Rüstungsvorteil der anderen Mächte sollte verhindert werden. Aus diesem Grund wollten sie einen baldigen Kriegsbeginn. Noch am selben Tag erfolgte die deutsche Mobilmachung und die Kriegserklärung an Russland, am 3. August an Frankreich. Daraufhin erklärte Großbritannien dem Deutschen Reich den Krieg. Die bereits seit mehreren Jahren angespannte Lage in Europa führte jedes Land zu der Überzeugung, einen Verteidigungskrieg zu führen. So wurde der beginnende Krieg ein Selbstläufer. Wilhelm II. Hatte durch seine Blankovollmacht für Österreich-Ungarn wesentlich zum Ausbruch des Krieges beigetragen. Denn nur im Schutz des Zweibundes war es der Donaumonarchie möglich, Serbien den Krieg zu erklären. Bemerkenswertes: Die Nibelungentreue. Während der bosnischen Annexionskrise prägte der deutsche Reichskanzler Bernhard von Bülow dieses Schlagwort, das die unbedingte Bündnistreue zwischen dem Deutschen Reich und Österreich-Ungarn zum Ausdruck bringen sollte. Er bezog sich dabei auf die Nibelungensage, in welcher im Wesentlichen die Treue im Mittelpunkt steht. Der Geist von 1914. Kriegsbegeisterung oder Propaganda? Bereits am 31. Juli war im Deutschen Reich der Zustand der drohenden Kriegsgefahr ausgerufen worden. In den großen Städten strömten die Volksmassen auf die Straßen, um die neuesten Nachrichten zu erhalten und sich gleichzeitig über diese austauschen zu können. Viele gingen nicht ihrer Arbeit nach, sondern beteiligten sich bis spät in die Nacht an patriotischen Kundgebungen oder Diskussionen in Gaststätten und Kaffeehäusern. Der drohende Krieg wurde von den verschiedenen Bevölkerungsteilen jedoch unterschiedlich aufgenommen. Eine wichtige Rolle spielten hierbei die Medien. Seit Tagen berichteten die Zeitungen ausschließlich von den neuesten Entwicklungen, hinzu kamen Extrablätter, die mehrfach am Tag erschienen. Die Berichterstattung war jedoch nicht einheitlich. Die konservativ-bürgerliche Presse drängte teilweise offen zum Krieg. Sie richtete ihr Augenmerk hauptsächlich auf die jubelnden Massen und die angeblich in der gesamten Bevölkerung vorherrschende Kriegsbegeisterung. Die Zusammengehörigkeit von Kaiser und Volk wurde dabei genauso beschworen wie die Bedeutsamkeit der Vaterlandsliebe. Die sozialdemokratische Presse wies dagegen darauf hin, dass die Begeisterung hauptsächlich in der bürgerlichen Schicht und bei den Jüngeren festzustellen war, bei Arbeitern dagegen kaum. Wichtig war auch der Unterschied zwischen Stadt- und Landbevölkerung. Die Wirkung der Massenmedien reichte damals noch nicht bis in die ländlichen Gegenden, so dass die dort lebenden Menschen ohne den Einfluss der aufputschenden Propaganda den Krieg wesentlich nüchterner und ablehnender betrachteten. Von einer allgemeinen, alle Bevölkerungsschichten erfassenden Vorfreude auf den Krieg konnte nicht die Rede sein. Am Morgen des 1. August 1914 ging zumindest scheinbar alles seinen normalen Gang. Als am späten Nachmittag jedoch die Mobilmachung bekannt wurde, strömten in Berlin erneut Tausende, meist Bürger aus der Mittel- und Oberschicht, zum kaiserlichen Schloss. Gegen Abend erschien Wilhelm II. Auf dem Balkon des Schlosses und sprach die bekannt gewordenen Worte: »In dem jetzt bevorstehenden Kampfe kenne ich in meinem Volk keine Parteien mehr. Es gibt unter uns nur noch Deutsche.« Die Menge jubelte ihm entgegen, die Anwesenden waren von einem nationalistischen Einheitsgedanken erfüllt. Unter dem Eindruck dieses Augusterlebnisses entwickelten in den nächsten Wochen und Monaten Schriftsteller, Professoren und Journalisten die Idee vom Geist von 1914. In Bekanntmachungen warben sie für uneingeschränkte Unterstützung der deutschen Kriegsführung. Dies hatte große Wirkung in der Öffentlichkeit. Zusammen mit der Massenpropaganda in den Medien wurden so kritische Stimmen übertönt, denn sozialdemokratische und linksliberale Zeitungen waren zunehmend von Zensur betroffen. In großen Teilen der Arbeiterklasse war die Stimmung sehr gedrückt, denn für sie war die Realität des Kriegsalltags als erstes greifbar geworden. Männer wurden zu Tausenden eingezogen und den zurückgebliebenen Familien von einem Tag auf den nächsten so die wirtschaftliche Basis entzogen, da die Männer häufig Alleinverdiener waren. Auch die Menschen auf dem Land waren sofort zu Kriegsbeginn aus ähnlichen Gründen großen Existenzängsten ausgesetzt. Zusätzlich zu dem Verlust der Arbeitskräfte mussten viele Höfe auch ihre Pferde zur Verfügung stellen. Die Einholung der Ernte wurde dadurch schwierig und die Ernährungsgrundlage der Zurückbleibenden stark gefährdet. Hinzu kam die Ungewissheit, ob die Eingezogenen jemals zurückkehren würden. Die bekannten Fotos von jubelnden Soldaten in geschmückten Bahnwaggons zeigen also nur einen Teil der Wirklichkeit. Bemerkenswertes: Der Balkon des Berliner Schlosses. Der Balkon, von dem Wilhelm II. Seine Reden gehalten hatte, wurde später in die Fassade des Staatsratsgebäudes der DDR eingebaut. Dies geschah jedoch nicht wegen der Reden Wilhelms, sondern weil Karl Liebknecht im November 1918 von genau diesem Balkon die Sozialistische Republik ausgerufen hatte. Der Balkon ist heute noch zu sehen. Das im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigte Berliner Schloss wurde 1950 abgerissen. Die Spaltung der Arbeiterpartei. Noch am 28. Juli 1914 hatten nach einem Aufruf der Sozialdemokraten mehrere hunderttausend Menschen gegen den Krieg demonstriert. Die Einheit der Partei gegen den Krieg schien offensichtlich zu sein. Doch bereits wenige Tage später, am 4. August 1914, stimmte die SPD im Reichstag für die Kriegskredite. Was war geschehen? Die Worte Wilhelms II. Während seiner Balkonrede waren Grundlage für ein von Reichskanzler Bethmann-Hollweg umgesetztes innenpolitisches Programm: die Burgfriedenspolitik gegenüber der SPD. Der Reichskanzler wollte das Kaisertum langfristig stärken und modernisieren. Aus diesem Grund suchte er einen Ausgleich mit der Opposition. Sein Ziel war die Anbindung der industriellen Arbeitermassen an den Kaiser. Die Gründe der SPD für die Zustimmung waren vielfältig. Einerseits war der Wunsch nach Überwindung der politischen Isolation sehr groß. Hinzu kam die Angst vor einem Verbot der Partei als Vaterlandsverräter. Zudem ließen sich viele Parteimitglieder ebenfalls von dem nationalen Taumel des sogenannten Augusterlebnisses mitreißen. Viele glaubten an einen Verteidigungskrieg. Dies drückte die Erklärung des Parteivorsitzenden Hugo Haase aus: Wir lassen in der Stunde der Gefahr das eigene Vaterland nicht im Stich. Es gab jedoch auch große Vorbehalte innerhalb der Partei. Das Grundsatzprogramm der Internationalen beinhaltete den Frieden der Völker untereinander. So waren auch viele deutsche Sozialdemokraten nicht bereit, diese pazifistische Überzeugung zu verraten. Schon bald jedoch kam es zur Auflösung der Internationalen, denn für alle europäischen Arbeiterparteien war die nationale Verpflichtung wichtiger geworden als die internationale Zusammenarbeit. Die wenigen, die sich weiterhin für den Frieden einsetzten, fanden nun kaum noch Unterstützung. Auch als bereits kurze Zeit nach Kriegsbeginn Zweifel aufkamen, ob es sich wirklich um einen Verteidigungskrieg handelte, änderte dies nichts. Die dauerhafte Eingliederung der SPD in das Kaiserreich hatte Vorrang. Die von der Mehrheit der Partei als radikale angesehenen Kriegsgegner waren ein Störfaktor. Man wollte sich von ihnen trennen. Seit September 1914 sammelten sich diese Außenseiter, die sogenannten Parteilinken, um den Abgeordneten Karl Liebknecht. Von den Zensurmaßnahmen war hauptsächlich diese Gruppe betroffen. Sie erhielt Versammlungsverbote und wurde in ihrer Organisation behindert. Die Spaltung der Partei wurde im Laufe der Monate immer deutlicher. Im Dezember 1915, kurz vor der nächsten Kreditbewilligung, stimmten die Parteilinken der SPD gegen die Kredite und traten von ihren Ämtern im Parteivorstand zurück. Liebknecht trat aus seiner Fraktion aus und gründete 1916 zunächst die Sozialdemokratische Arbeitsgemeinschaft, aus der Ostern 1917 die Sozialistische Partei USPD, unabhängige SPD, entstand. Bereits 1914 hatte sich innerhalb der SPD um Rosa Luxemburg die Gruppe Internationale gebildet, die den Kurs der Mutterpartei als Verrat an den Zielen der Sozialdemokratie sah. Aus dieser Bewegung entstand nun die Spartakusgruppe, die geschlossen der USPD beitrat und dort den linksrevolutionären Flügel der Partei bildete. Als sich abzeichnete, dass der Krieg nicht so schnell beendet sein würde, wie die Regierung es vorgesehen hatte, erhielt die USPD großen Zulauf. Die Spartakusgruppe, später für kurze Zeit Spartakusbund genannt, löste sich zum Ende des Krieges von der USPD und wurde Ende 1918 unter dem Namen Kommunistische Partei Deutschlands, KPD, selbstständig. Bemerkenswertes: Der kommunistische Spartakus. Die Namen Spartakusbund und Spartakusgruppe leiten sich ab von Spartakus, dem Anführer des Sklavenaufstandes gegen die Römer in den Jahren 73 bis 71 vor Christus. In der späteren Zeit galt er als Symbolfigur gegen Unterdrückung und Knechtschaft. Der römische Geschichtsschreiber Appian berichtet, dass Spartakus seine Beute gleichmäßig in seinem Heer aufteilte, weswegen ihm in der späteren Zeit kommunistische Züge nachgesagt wurden. Kriegsführung und Kriegsverlauf bis zum Sturz Falkenhayns. Im Zentrum der deutschen Kriegsführung stand der seit 1905 bereitliegende Schliefenplan. Beabsichtigt war ein Zweifrontenkrieg, der in wenigen Wochen beendet sein sollte. An der Westfront war ein rascher Angriff auf Frankreich als Bündnispartner Russlands über das neutrale Belgien vorgesehen. Anschließend sollte an der Ostfront mit allen Kräften gegen Russland gekämpft werden. Der Plan beruhte jedoch auf mehreren Annahmen, die 1914 nicht mehr zutrafen. Eine der größten Fehleinschätzungen war, dass Großbritannien neutral bleiben würde. Aber auch das eigene Heer wurde in den Mitteln, die zur Verfügung standen, überschätzt. Zunächst begann der Krieg nahezu fahrplanmäßig. Erste Erfolge gegen Frankreich wurden erzielt. Nach kurzer Zeit gab es jedoch hauptsächlich an der Westfront Schwierigkeiten. So gelang es nicht, genügend Reserven zu den Truppenstandorten zu transportieren. Die französische Seite bereitete unterdessen einen Abwehrangriff vor. Es kam zur Schlacht an der Marne im September 1914. Trotz anfänglicher Erfolge verlor das deutsche Heer, hauptsächlich aufgrund von Führungsfehlern der obersten Heeresleitung, OHL. Diese Niederlage bedeutete das Scheitern des Schliefenplans. Die Westfront war erstarrt, da keine der gegnerischen Seiten Fortschritte machen konnte. Der Plan des schnellen Feldzuges war gescheitert. Es begann der für den Ersten Weltkrieg typische Stellungskrieg. Das Amt des Generalstabschefs übernahm daraufhin Erich von Falkenhayn. Dieser Wechsel, genauso wie die Rückschläge an der Front, wurde zunächst jedoch vor der Öffentlichkeit geheim gehalten. Nun begann der Wettlauf um strategisch günstige Positionen am Ärmelkanal. Im Oktober 1914 waren in der Schlacht bei Ypern in Belgien die Verluste auf deutscher Seite besonders hoch. Es fielen vor allen Dingen junge Kriegsfreiwillige, also auch Schüler und Studenten. Ein mehrere Monate dauernder Stellungskrieg konnte nicht mehr verhindert werden, und auch an Falkenhayns Fähigkeiten wurde nun gezweifelt. Alle Augen richteten sich nach Osten. Dort hatten die Generäle Paul von Hindenburg und Erich Ludendorff bereits im August 1914 in der Schlacht bei Tannenberg und im September bei den Masurischen Seen gegen die russischen Truppen große Erfolge erzielt und die Lage an der Ostfront vorerst stabilisiert. Innerhalb der militärischen Führung wurde über die richtige Fortsetzung des Krieges gestritten. Hindenburg und Ludendorff verlangten mehr Kräfte für die Ostfront, um die russische Armee endgültig schlagen zu können. Falkenhayn bezweifelte dagegen die Erfolgsaussichten und hielt weiterhin am Schliefenplan fest. Er setzte zunächst auf den Einsatz von U-Booten, um den Krieg auf das Wasser zu verlegen und so die starre Front wieder in Bewegung zu bringen. Der uneingeschränkte U-Boot-Krieg musste jedoch bald wegen diplomatischer Konflikte mit den USA eingeschränkt werden. Das Ziel, den Stellungskrieg aufzubrechen, behielt Falkenhayn jedoch im Auge. Er suchte nach einer Möglichkeit, sowohl Frankreich als auch Großbritannien eine Niederlage beibringen zu können. Er fand sie in den gut befestigten französischen Stellungen bei Verdun. Durch gezielte Angriffe seit Februar 1916 sollte die französische Regierung dazu gebracht werden, zu ihrer Verteidigung über mehrere Monate hinweg viele Soldaten dort einzusetzen. Frankreich sollte ausgeblutet werden. Gleichzeitig sollte Großbritannien provoziert werden, einen unvorbereiteten Angriff durchzuführen. Auch dieser Plan schlug fehl. Der Verlauf der Frontlinie veränderte sich kaum. Falkenhayn wurde daraufhin durch Hindenburg und Ludendorff als Generalstabschef abgelöst. Die Hölle von Verdun, die von Februar bis Juni 1916 andauerte, erreichte zusammen mit der von den Briten direkt im Anschluss begonnenen Schlacht an der Somme traurige Bekanntheit. Die zunehmende Industrialisierung machte Materialschlachten möglich, in denen Millionen Soldaten, für die Kriegsleitung nichts weiter als Kriegsmaterial, den Tod fanden. Bemerkenswertes: Die Retter im Osten. Wegen ihrer Erfolge an der Ostfront wurden Hindenburg und Ludendorff in der Propaganda auch als Dioskuren bezeichnet. Die Dioskuren, griechisch Söhne des Zeus, sind die Halbbrüder Kastor und Polydeukes, entstammen der griechischen Mythologie und wurden verehrt als Retter in der Not. Krieg der Ingenieure. Technische und wissenschaftliche Entwicklungen. Am 20. November 1917 durchbrachen britische Truppen bei der nordfranzösischen Stadt Cambrai die deutsche Stellung. Zum ersten Mal wurden motorisierte Fahrzeuge in großem Ausmaß eingesetzt. 400 Tanks wurden begleitet von 400 Flugzeugen, Kavallerie und Infanterie. Durch diesen Überraschungsangriff lag der Vorteil zunächst auf Seiten der Briten. Trotzdem konnten sie die Möglichkeiten, die sich durch die entstandenen Lücken in der deutschen Abwehr boten, nicht nutzen. Der Angriff endete in einer Katastrophe. Ein Drittel der Tanks wurde zerstört, da sie technisch wenig ausgereift waren. Cambrai wurde nicht erobert. Trotz der Verluste zeigte diese Schlacht sehr deutlich, welche technischen Entwicklungen der Erste Weltkrieg mit sich gebracht hatte. Ein Beispiel dafür war die Ausdehnung der Kämpfe in den Luftraum. Im Deutschen Reich wurden Zeppeline eingesetzt. Zunächst für Aufklärungsfahrten, später auch für Bombenangriffe gegen Paris und London. Schnell zeigten sich allerdings die Nachteile. Durch ihre Schwerfälligkeit waren die Luftschiffe durch Beschuss vom Boden äußerst angreifbar. Noch größer war die Gefahr durch die ständig weiterentwickelten französischen Jagdflugzeuge, die mit Brandmunition die Explosion des mit Gas gefüllten Tragkörpers herbeiführen konnten. Die Flugzeugentwicklung steckte zu Beginn des Krieges, vor allem im Deutschen Reich, in den Anfängen. Die noch unbewaffneten Flieger wurden hauptsächlich zu Aufklärungsflügen eingesetzt. Die Alliierten wollten mögliche Erkenntnisse des Gegners jedoch verhindern. Dies war der Beginn der Luftabwehr. Die Bewaffnung und der Einsatz von Flugzeugen nahmen auf beiden Seiten zu. Später wurden durch bessere Motoren und die Entwicklung von Ganzmetallflugzeugen die Reichweite und die Traglast erhöht. Bombenabwürfe über gegnerischen Städten waren möglich geworden. Auch der zunehmende Einsatz von U-Booten war kennzeichnend für die Ausweitung des technisierten Krieges. Ursprünglich hatte Großadmiral Alfred von Tirpitz keinen umfangreichen Einsatz der U-Boote geplant. Die erstarrte Front und die zunehmenden Einschränkungen durch eine seit August 1914 andauernde Seeblockade der Engländer machten aus deutscher Sicht jedoch einen stärkeren Einsatz unter Wasser notwendig. Die U-Boote griffen britische und französische Handelsschiffe an, um kriegswichtige Lieferungen zu behindern. Die Verteidigung gegen diese Angriffe erforderte neue technische Mittel, Horchgeräte zur Ortung der Boote, Wasserbomben in Zerstörern, Minensperren in der Nordsee und Geräte zur Entschlüsselung deutscher Funksignale. Sowohl zu Wasser als auch in der Luft war die Kommunikation über Funk zur Selbstverständlichkeit geworden. Im Deutschen Reich gab es seit 1914 Großfunkstationen, die eine Reichweite bis nach Afrika und in die USA hatten. Flieger konnten Meldungen zum Boden machen. Briten und Amerikaner besaßen bereits früh wechselseitigen Sprechfunk zwischen Boden und Flugzeug. Die neue Größenordnung der Schlachtfelder machte auch dort eine immer bessere Kommunikation notwendig. Auf deutscher Seite gab es ein Telefonkabelnetz von 900.000 Kilometern und fahrbare Funkgeräte mit einer Reichweite von bis zu 300 Kilometern. Beides war jedoch für den Einsatz an der Front nicht widerstandsfähig genug. Oftmals musste auf herkömmliche Methoden wie Brieftauben, Meldereiter und Kraftradfahrer zurückgegriffen werden. Auch die Wissenschaft sorgte für neue Entwicklungen. Der Chemiker Fritz Haber erfand beispielsweise die Formel für die Herstellung von Ammoniak, welches in der Lebensmittelindustrie und für die Herstellung von Sprengstoff benötigt wurde. Haber war auch Befürworter und Förderer des Gaseinsatzes auf dem Schlachtfeld, der mindestens 20.000 Tote an der Westfront forderte. Bemerkenswertes: Nobelpreis für den Vater des Gaskriegs. Nach Kriegsende wurde Fritz Haber wegen seines Einsatzes für den Gaskrieg von den Alliierten als Kriegsverbrecher gesucht. Er floh aus diesem Grund vorübergehend in die Schweiz. Letztendlich wurde auf eine Anklage jedoch verzichtet, da Haber 1918 den Nobelpreis für Chemie erhielt. Wer für den Krieg weiter ist, der ist überhaupt kein Mensch mehr. Fronterfahrungen der Soldaten. Der moderne Krieg barg besonders für die Soldaten an der Westfront bis dahin nicht erahnte Schrecken. Die industrialisierte Kriegsführung und die damit verbundenen technischen Neuerungen sorgten nicht selten für seelische und körperliche Schockzustände. Viele Männer erholten sich für den Rest ihres Lebens nicht von den Erlebnissen an der Front. Eines der erschreckendsten Erlebnisse zu Beginn des Krieges waren die Giftgasangriffe. Der gelb-grünen Wolke, die bei einem Angriff innerhalb kürzester Zeit Verwundete und Tote forderte, konnte kaum ausgewichen werden. Der Schreckensruf »Gas, Gas« kam meist zu spät. Noch mehr Opfer forderte der massenhafte Einsatz von Maschinengewehren und Artillerie. Die Soldaten konnten den gegnerischen Angriffen oft nur deswegen standhalten, weil sie über ein verzweigtes Grabensystem entlang der Front verfügten. Gegen Ende des Krieges sahen sich die Soldaten dem neuen Grauen der Einsätze von Tanks gegenüber. Sie wurden zuerst von den Briten eingesetzt, mit dem Ziel, den Grabenkrieg aufzubrechen und Bewegung in die Front zu bringen. Viele technische Mängel und eine zu geringe Anzahl von Tanks ließen dieses Vorhaben jedoch scheitern. Sowohl an der deutschen Ostfront wie auch an der Westfront kam es zu Versorgungsengpässen bei Nahrung und Ersatzmannschaften. Oftmals mussten Einheiten mehrere Monate bis zur totalen Erschöpfung warten, bis sie abgelöst wurden. Die Lebensmittelversorgung war während des gesamten Krieges schlecht, genauso wie die Versorgung mit Medikamenten. Die Tatsache, dass Offiziere oftmals die besten Lebensmittel für sich abzweigten, sorgte für zusätzliche Konflikte. Die Disziplin und die Moral der Soldaten waren aus diesen Gründen geschwächt. Die deutsche Armeeleitung musste die geringe Leistungsfähigkeit der Truppen wieder aufbauen. Dies sollte durch Propaganda geschehen. Es wurde das Bild des widerstandsfähigen Soldaten aufgebaut, des idealen Frontkämpfers, den ein gesunder und kräftiger Körperbau genauso auszeichnete wie Standhaftigkeit, unbedingter Gehorsam und Mut. Das nahezu übermenschliche Bild des Soldaten wurde dem technisierten Krieg angepasst. Wer diesem Bild nicht entsprach, so sollte der Eindruck erweckt werden, hatte versagt. Nicht nur die Bedingungen an der Front beeinflussten die Soldaten, sondern auch das, was sie aus der Heimat hörten. Besonders aufmerksam und mit viel Unmut wurden die dortige Lebensmittelknappheit und die wirtschaftliche Lage verfolgt. Nicht nur, dass sich viele um ihre Angehörigen sorgten, es entstand auch das Gefühl, nicht nur an der Front körperlich geschädigt zu werden, sondern auch in der eigenen wirtschaftlichen Grundlage. Den Glauben an die Notwendigkeit der Vaterlandsverteidigung hatten die meisten verloren. Der Sinn des Krieges wurde angezweifelt. Diese Ansichten blieben den Befehlshabern nicht verborgen. Deutlich waren sie zum Beispiel an den Briefen zu erkennen, über die die Soldaten mit den Angehörigen in ihrer Heimat in Kontakt standen. Um zu verhindern, dass sich hier Widerstand gegen die Befehlshaber entwickelte, wurde wiederum mit propagandistischen Mitteln der Gegensatz Front und Heimat entwickelt. Im Zentrum dieser Darstellung stand der Verrat der Heimat, die den Einsatz der Frontkämpfer nicht zu schätzen wisse. In den meisten Fällen zeigten diese Anstrengungen jedoch keine Wirkung, da die eigenen Erfahrungen an der Front dem widersprachen, was als Wirklichkeit dargestellt wurde. Bemerkenswertes: Fußballspiel mit den Feinden. Zwischen den Gegnern, deren Gräben oft nur wenige Meter auseinanderlagen, herrschte nicht immer feindselige Stimmung. Weihnachten 1914 kam es sogar zu Massenverbrüderungen. Man beschenkte sich gegenseitig mit Zigarren, tauschte Uniformknöpfe oder spielte gemeinsam Fußball. Von den Heeresleitungen wurde dies natürlich nicht gern gesehen, da sie eine Verminderung der Kampfmoral befürchteten. Wahrnehmung und Erfahrung des Krieges an der Heimatfront. Der industrialisierte Krieg hatte nicht nur Auswirkungen auf das Leben der Soldaten an der Front. Durch die ungeheuren Materialschlachten wurde immer mehr Nachschub an Rüstungsgütern benötigt. Bereits im Herbst 1914 erlebten das Deutsche Reich, aber auch Frankreich und Russland die ersten Munitionsengpässe. Die Industrie der Heimatländer musste angehalten werden, viel und schnell nachzuproduzieren. Doch mit welchen Arbeitskräften? Durch die allgemeine Wehrpflicht befanden sich nahezu alle arbeitsfähigen Männer an der Front. Und auch die große Zahl von Opfern in den ersten Kämpfen sorgte dafür, dass Arbeiter für die industrielle Produktion knapp wurden. Zusätzlich zu den Männern, die vom Soldatendienst für den Arbeitseinsatz hinter der Front freigestellt wurden, ersetzten aus diesem Grund immer häufiger Frauen männliche Arbeitskräfte. Nach und nach wurden die gesamte Wirtschaft und die Industrie auf Kriegsproduktion umgestellt. Dies hatte Auswirkungen auf alle gesellschaftlichen Bereiche, denn die Zivilbevölkerung wurde vollständig in den Krieg einbezogen. Der Begriff Heimatfront entstand. Erschwerend kam die ab August 1914 durch Großbritannien verhängte Blockade der deutschen Häfen hinzu. Das Deutsche Reich sollte von Nachschubgütern, die für die Rüstung wichtig waren, und von Lebensmitteleinfuhren abgeschnitten werden. Ziel war es, die Bevölkerung durch Aushungern zu entmutigen. Hinzu kam, dass die Landwirtschaft durch den Einzug der Bauern an die Front große Schwierigkeiten hatte. Bereits wenige Monate nach Kriegsbeginn waren die Preise für Grundnahrungsmittel um mehr als die Hälfte gestiegen. Eine Einteilung durch Lebensmittelmarken wurde bald notwendig. Ein Jahr nach Kriegsbeginn erfolgten die ersten Demonstrationen gegen die Auswirkungen des Krieges innerhalb des Landes. Es war offensichtlich, dass auch die Reichsregierung durch ihre Unfähigkeit, die Nahrungsmittelverteilung gerecht zu organisieren, Schuld an der katastrophalen Situation hatte. Der Winter 1916-17 war besonders dramatisch. Durch die schlechte Kartoffelernte des Sommers musste die Steckrübe als Ersatz dienen. Da es kaum andere Nahrungsmittel gab, ernährte sich ein Großteil der Bevölkerung von dem eigentlich als Schweinefutter angebauten Gemüse. Dieser Winter wurde daher auch Steckrübenwinter genannt. Die zunehmende Verarmung des Volkes und auch die Tatsache, dass viele Menschen an Unterernährung starben, führten dazu, dass auch die Daheimgebliebenen immer mehr am Krieg zweifelten. Die Regierung sah sich gezwungen, durch vielfältige Propaganda den Zweifeln am Sieg entgegenzuwirken. Der erste Schritt hierbei war die Überwachung der Stimmung in der Bevölkerung. Die Polizei, Beamte und besonders das Heer kontrollierten den Briefwechsel zwischen Front und Heimatfront. Das Mittel der Zensur wurde verstärkt eingesetzt. Zusätzlich wurden Vorträge gehalten und massenhaft Plakate geklebt, die hauptsächlich für den Erwerb von Kriegsanleihen warben. Sowohl an der Front als auch für die Daheimgebliebenen wurde der vaterländische Unterricht eingeführt. Dies waren Schulungen, aber auch Kinovorführungen und Sportveranstaltungen, mit deren Hilfe die Moral gestärkt und für expansionistische Kriegsziele geworben werden sollte. Nach und nach durchdrang die Propaganda alle Lebensbereiche. Selbst Kinderspielzeug wurde auf den Krieg abgestimmt. Dies alles zeigte jedoch nicht die gewünschte Wirkung. Die Stimmung verschlechterte sich immer weiter. Bemerkenswertes: Das Steckrüben-Kochbuch. Angesichts der schlechten Nahrungsmittelsituation ab dem Winter 1916-17 erschienen spezielle Kriegskochbücher. Ein Steckrüben-Kochbuch enthielt zum Beispiel Rezepte für Steckrübenaufläufe, Marmeladen, Suppen und sogar Steckrübenkaffee. Ein Beispiel für ein solches Kochbuch war des Vaterlandes Kochtopf. Allerlei Rezepte für Küche und Herz in kriegerischen Tagen. Der Kanzler gegen die dritte oberste Heeresleitung. Die Situation an den Fronten war für das Deutsche Reich mehr als schlecht. Die Lage an der Westfront hatte sich kaum verändert, an der Ostfront zeichneten sich große Gebietsverluste ab. Als Paul von Hindenburg zusammen mit Erich Ludendorff als seinem ersten Generalquartiermeister am 29. August 1916 die Leitung der obersten Heeresleitung, OHL, übernahm, wussten die meisten Deutschen noch nicht, was ihnen bevorstand. Bereits zwei Tage später wurde ein umfassendes Rüstungs- und Wirtschaftsprogramm vorgelegt, das Hindenburg-Programm. Ziel dieses Programms war es, innerhalb eines halben Jahres die Rüstungsproduktion zu verdoppeln und somit die sinkende Zahl der Soldaten durch technische Überlegenheit auszugleichen. Kriegsunwichtige Betriebe wurden geschlossen, damit die Arbeitskräfte in der Rüstungsindustrie eingesetzt werden konnten. Auch Frauen und Kinder sollten zwangsweise für die Fabrikarbeit herangezogen werden. Dies lehnte die Regierung jedoch ab. Das am 5. Dezember 1916 verabschiedete Hilfsdienstgesetz war ein Kompromiss zwischen OHL und der Reichsregierung. Alle Männer zwischen 17 und 60 Jahren, die nicht eingezogen worden waren, wurden verpflichtet, in der Rüstungsindustrie zu arbeiten. Es zeigte sich die Überlegenheit Ludendorffs und Hindenburgs gegenüber der Reichsregierung. Denn trotz aller Widerstände gegen ihre Vorhaben, vor allem von Seiten der SPD und der Gewerkschaften, setzten sich die Dioskuren in den Hauptpunkten durch. Der festgefahrene Krieg sollte mit allen Mitteln gewonnen werden. Reichskanzler Bethmann-Hollweg fand sich innenpolitisch zunehmend in einer schwierigen Lage. Sein Ziel war ein Frieden durch Verständigung, da er zu der Überzeugung gelangt war, dass ein deutscher Sieg nicht zu erreichen war. Die rechten und konservativen Parteien dagegen wollten einen Siegfrieden. Dieser konnte ihrer Ansicht nach nur mit der erneuten Ausweitung des U-Boot-Krieges erreicht werden. Auch den Plänen der OHL stand der Kanzler mit seiner aus ihrer Sicht gemäßigten Politik im Wege. Sie brauchten seine Zustimmung zum U-Boot-Krieg allein schon deswegen, um bei einem Scheitern nicht die alleinige Verantwortung tragen zu müssen. Bethmann Hollweg lehnte jedoch ab, da er wegen des uneingeschränkten U-Boot-Krieges den Kriegseintritt der USA befürchtete. Einen weiteren Ansehensverlust erlitt der Kanzler durch den Versuch der Fortsetzung seiner Politik der Diagonalen. Er musste gegenüber der Sozialdemokratie zunehmend Zugeständnisse machen, um sie als Befürworter seiner Politik nicht zu verlieren. Dazu gehörte unter anderem die Abschaffung des Dreiklassenwahlrechts im Preußischen Landtag, was für Unmut bei den Konservativen sorgte. Aber auch bei den Sozialdemokraten hatte Bethmann Hollweg an Ansehen verloren, da er seine Position in der Kriegszielfrage nicht offenlegte und zumindest nach außen bei dem Grundsatz blieb, dass das Deutsche Reich einen Verteidigungskrieg führe. Der Kanzler versuchte, seine Ziele mit denen der OHL zu vereinbaren. Am 12. Dezember 1916 richtete er ein Friedensangebot der Mittelmächte an den amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson, der dieses an die Entente-Mächte vermitteln sollte. Das Angebot war jedoch zusammen mit der OHL ausgearbeitet worden und enthielt umfassende Kriegszielforderungen. Die Entente wies es aus diesem Grund sofort zurück. Diese Zurückweisung war keine Überraschung für Bethmann Hollweg. Er hatte der Öffentlichkeit nun jedoch seine Friedensbereitschaft gezeigt. Der U-Boot-Krieg, dem er auf Druck der OHL im Januar 1917 zustimmen musste, konnte so als Verteidigungskrieg verkauft werden. Der Kanzler hoffte zudem, dass die USA allein wegen seines gezeigten guten Willens nicht in den Krieg eintreten würden. Diese Hoffnung erfüllte sich nicht. Es wurde immer offensichtlicher, dass die OHL die Zügel in der Hand hielt. Bemerkenswertes: Das Bauer-Programm. Der eigentliche Verfasser des Hindenburg-Programms hieß Max Bauer. Der Artilleriefachmann war während des gesamten Kriegs Mitglied des Generalstabs, zudem galt er als Vertrauter Erich Ludendorffs. Aufgrund seiner Bekanntheit war jedoch Hindenburg der Namensgeber. Tatsächlich galt Ludendorff als der eigentliche Drahtzieher der OHL, während Hindenburg überwiegend Repräsentant nach außen war. Sieg im Osten, Scheitern im Westen. Das letzte Kriegsjahr. Am 1. Februar 1917 wurde der U-Boot-Krieg wieder aufgenommen. Anfänglich konnte die deutsche Marine große Fortschritte erzielen, bald jedoch wurden die Alliierten mit ihren Gegenmaßnahmen immer erfolgreicher. Die USA traten am 6. April 1917 wegen der Versenkung mehrerer amerikanischer Schiffe in den Krieg ein. Auch in Russland kam es derweil zu Ereignissen, die großen Einfluss auf das Kriegsgeschehen nahmen. Am 8. März 1917 brachen in der Hauptstadt Petrograd, heute St. Petersburg, Streiks und Unruhen aus. Wie im Deutschen Reich musste auch die russische Bevölkerung große Entbehrungen während des Krieges ertragen. Trotz des Erfolges der Brussilow-Offensive war die russische Armee entmutigt und geschwächt. Ihre Unzufriedenheit richtete sich gegen die autokratische Herrschaft des Zaren Nikolai II. Als sich auch dessen Truppen dem Aufruhr anschlossen, war entschieden, der Zar musste abdanken. Es wurde eine provisorische Regierung gebildet, die eine weitere Teilnahme am Krieg plante. Die deutsche OHL hatte sich jedoch eine schwache und deswegen friedensbereite Regierung erhofft, damit ihre Streitkräfte von der Ostfront an die Westfront verlegt werden konnten. Aus diesem Grund unterstützte sie den Sozialisten und Kriegsgegner Wladimir Iljitsch Lenin bei seiner Rückkehr nach Russland. Er wurde schließlich eine der führenden Personen der Oktoberrevolution, in deren Verlauf die Bolschewiki an die Macht kamen. In einer Sitzung am 6. Juli 1917 war die Mehrheit des Reichstages zu der Überzeugung gekommen, dass der U-Boot-Krieg wieder eingestellt werden sollte. Zusätzlich wurde eine Friedensresolution vorgeschlagen, die die Beendigung des Krieges durch Verständigung enthalten sollte. Obwohl dies den ursprünglichen Zielen Bethmann Hollwegs entsprach, wurde er wegen seiner offensichtlichen innenpolitischen Schwäche nicht als geeignet betrachtet, mit den Kriegsgegnern Verhandlungen zu führen. Auch der Kaiser stand nicht mehr hinter ihm, hatte er diesen im April doch gegen seinen Willen zu einer öffentlichen Verkündigung umfangreicher Reformen gedrängt. Letztendlich war der Kanzler von allen Seiten gezwungen, zurückzutreten. Seine Nachfolge trat am 14. Juli der bis dahin als Staatskommissar für Volksernährung wirkende Georg Michaelis an. Am 19. Juli wurde die Friedensresolution verabschiedet. Sie konnte jedoch bereits als wirkungslos betrachtet werden, denn der neue, politisch unerfahrene Kanzler stand unter dem Einfluss Ludendorffs. Die OHL hatte also nun indirekt auch Macht über die zivile Regierung. Nach der Oktoberrevolution in Russland, bereits im Dezember 1917, nahmen die neuen russischen Vertreter und die Mittelmächte Verhandlungen über einen Waffenstillstand auf. Leo Trotzki, der zu dieser Zeit Volkskommissar für äußere Angelegenheiten war, forderte einen Verzicht der Gegner auf Annexionen und die Räumung der besetzten Gebiete. Die deutschen Vertreter, die in der stärkeren Position waren, gingen auf diese Forderungen nicht ein und forderten ihrerseits den Verzicht Russlands auf Polen, Litauen und das westliche Lettland. Daraufhin versuchte Trotzki, die Verhandlungen zu verzögern. Als dies nicht gelang und die deutschen Truppen erneut die russische Grenze überschritten, musste die sowjetische Seite in einen für sie nachteiligen Vertrag einwilligen. Dieser Friedensvertrag von Brest-Litowsk wurde am 3. März 1918 unterschrieben. Die OHL hatte nun genügend freie Truppen, um im Frühjahr 1918 einen neuen Angriff in Frankreich zu starten. Auch hier waren sie zu Beginn erfolgreich. Wie zu Beginn des Krieges stand die deutsche Armee 50 Kilometer vor Paris. Trotzdem konnte kein Durchbruch gelingen. Die letzte große Offensive war gescheitert. Bemerkenswertes: Die Oktoberrevolution im November. In Russland war noch bis 1918 die Zeitrechnung nach dem julianischen Kalender üblich, der von dem Römer Gaius Julius Caesar im Jahr 46 vor Christus eingeführt worden war. In vielen Ländern galt jedoch bereits der gregorianische Kalender, benannt nach Papst Gregor dem 13., 1502 bis 1585, der die Abweichung des julianischen Kalenders vom tatsächlichen Sonnenstand aufheben sollte. So unterschieden sich die beiden Kalender um 13 Tage. Nach gregorianischer Zeitrechnung begann die Revolution also erst im November. Die Oktoberreform 1918. Ein Großteil der deutschen Bevölkerung war nicht einverstanden mit dem dominanten Auftreten der OHL während der Friedensverhandlungen in Russland. In großen Industriebetrieben in Österreich-Ungarn und im Deutschen Reich riefen Sozialdemokraten die Arbeiter zum Streik auf. Dies war das erste Mal, dass Streiks mit politischen Forderungen verbunden waren. Das Misstrauen richtete sich gegen die Staatsmänner, die im Verdacht standen, den Krieg verlängern zu wollen. In Berlin wurde besonders gegen die annexionistischen Kriegsziele der Deutschen Vaterlandspartei, DVLP, protestiert. Die Streikenden forderten zudem eine Demokratisierung der Staatseinrichtungen und die Abschaffung des preußischen Dreiklassenwahlrechts. Die Mehrheitssozialdemokratische Partei Deutschlands, MSPD, trat in die Streikleitung ein, hauptsächlich um die Lage zu beruhigen und einer Militarisierung sowohl von Seiten der Arbeiter als auch der Behörden vorzubeugen. Letztere unterdrückten jedoch mit brutalen Methoden die Bewegung. Viele Arbeiter, die vom Dienst an der Front befreit waren, wurden wieder dorthin zurückgeschickt. Frontverschickung. Die Lage an der Front hatte sich derweil radikal verschlechtert. Am 8. August 1918 durchbrachen die Alliierten die deutsche Front. Am 14. August stufte die OHL die Lage als ausweglos ein. Der Krieg war verloren. Innenpolitisch vergrößerte sich der Wunsch der Reichstagsmehrheit nach Reformen. Der Druck auf Kaiser Wilhelm II. Wuchs. Auch die OHL hatte nun ein Interesse an der Parlamentarisierung. Die neue Regierung musste die aus ihrer Sicht schmählichen Friedensverhandlungen durchführen. Auf diesem Weg sollte ihr die Schuld an der Niederlage zugewiesen werden. Am 30. September musste der Kaiser die Parlamentarisierung einleiten. Diese beinhaltete unter anderem Änderungen der Stellung des Kanzlers. Er sollte zukünftig dem Reichstag, nicht dem Kaiser gegenüber, rechenschaftspflichtig sein. Das Militär wiederum sollte dem Kanzler untergeordnet sein. Die Stärkung des Reichstages sollte auch dadurch unterstrichen werden, dass Kriegserklärungen und Friedensschlüsse vom Reichstag gegengezeichnet werden mussten. Dadurch vollzog sich der Wandel von einer konstitutionellen Monarchie in eine parlamentarische Demokratie. Der Kaiser war entmachtet. Zu der Regierung unter dem neuen Kanzler und preußischen Ministerpräsidenten Maximilian von Baden gehörte zum ersten Mal ein Sozialdemokrat, Philipp Scheidemann, späterer Reichskanzler in der Weimarer Republik. Am 4. Oktober wurden auf der Grundlage der 14 Punkte des amerikanischen Präsidenten Wilson Waffenstillstandsverhandlungen eingeleitet. Zusätzliche Forderungen Wilsons waren die Befreiung des Deutschen Reiches von militärischen und monarchischen Einflüssen, womit er indirekt die Abdankung des Kaisers verlangte. Die neue Verfassung wurde am 28. Oktober verabschiedet. Oktoberverfassung. Sie trat jedoch nie in Kraft, da zeitgleich in Kiel eine Revolution begann, die sich unter der Führung der Spartakusgruppe rasch über das ganze Reich ausdehnte. Infolge dieser Revolution, der Novemberrevolution, wurde die Republik ausgerufen. Der Kaiser floh über die niederländische Grenze und dankte am 28. November offiziell ab. Er starb in seinem Schloss in Doorn, ohne jemals wieder die deutsche Grenze überschritten zu haben. Bemerkenswertes: Ebert unter Verdacht. Friedrich Ebert, der spätere Reichspräsident der Weimarer Republik, musste sich kurz vor seinem Tod 1925 in einem Prozess den Vorwurf des Landesverrats gefallen lassen, da er mit der MSPD im Januar 1918 in die Streikleitung eingetreten war. Dies war eines der Anzeichen dafür, dass die rechtskonservativen Kräfte in der Weimarer Republik wieder zunahmen. Der Krieg in der Literatur. Von Begeisterung und Ernüchterung. Nicht nur gesellschaftliches Leben, Industrie, Wissenschaft, Technik und Medien wurden in den Krieg einbezogen, Literatur und Kunst waren mit betroffen. Besonders Intellektuelle ließen sich von dem Zusammengehörigkeits- und Vaterlandsgefühl des August-Erlebnisses mitreißen. Die Folge war eine Flut von nationalistischen Gedichten, Erzählungen und literarischen Reiseberichten über Frontbesuche. Zudem gab es Aufrufe, die Ereignisse an der Front in Tagebüchern, Fotos und gesammelten Zeitungsausschnitten festzuhalten, um die Nachfahren an den großen Krieg erinnern zu können. Es waren jedoch nicht nur nationalistische Empfindungen, die viele antrieben, sondern der Wunsch, aus der starr empfundenen wilhelminischen Gesellschaft ausbrechen zu können. Dies galt besonders für junge Männer, die in Erwartung eines großen Abenteuers nicht selten direkt aus dem Klassenzimmer, oft ohne Abschluss oder nur mit Notabitur, in den Kriegsdienst traten. Bereits die ersten Schlachtfelderfahrungen sorgten bei vielen für Ernüchterung und Niedergeschlagenheit. Auf die stetige Angst vor Verwundung und Tod waren die meisten nicht vorbereitet. Der Sinn des Krieges wurde hinterfragt und auch das Bedürfnis, ihn festzuhalten, ging meist verloren. Geschichten und Gedichte, deren Autoren der Kriegsbegeisterung abschworen, unterlagen der Militärzensur. Nach dem Waffenstillstand 1918 war für die Soldaten der Krieg nicht beendet. Zu traumatisch waren die Erfahrungen, als dass sie ohne weiteres in den Alltag hätten zurückkehren können. Zu tief saß die Enttäuschung über eine Niederlage in einem Krieg, dem sie Jahre ihres Lebens geopfert hatten. Diese Empfindungen waren ein fruchtbarer Boden für die einsetzende Propaganda militärischer und nationalkonservativer Kreise. Diese behauptete, dass die deutsche Armee im Felde unbesiegt gewesen und die Niederlage der Sozialdemokratie zu verdanken sei. In diesem Klima versuchten viele Schriftsteller, ihre Erlebnisse zu verarbeiten. Ein Beispiel dafür war Ernst Jünger. Er meldete sich im Alter von 19 Jahren als Kriegsfreiwilliger. Sein Fronttagebuch, das 1920 unter dem Titel »In Stahlgewittern« veröffentlicht wurde, schildert beispielhaft für viele junge Männer seine Erlebnisse und Empfindungen an der Westfront. Zu Beginn war Jünger wie seine Kameraden von der Kriegsbegeisterung ergriffen. Doch schon bald erkannte er den Frontalltag. Stickige Gase schwammen im Unterholz, Qualm verhüllte die Wipfel, Bäume und Zweige stürzten rauschend zu Boden. Schreie wurden laut. Wir sprangen hoch und rannten blindlings, von Blitzen und betäubendem Luftdruck gehetzt, von Baum zu Baum, Deckung suchend und wie gejagtes Wild riesige Stämme umkreisend. Trotz dieser Erfahrungen zweifelte Jünger in diesem Tagebuch und seinen anschließenden Schriften nicht an der Rechtmäßigkeit des Krieges. Er hatte sogar die Offizierslaufbahn eingeschlagen und erhielt mehrere Orden, darunter das Eiserne Kreuz zweiter und erster Klasse. Erst im Laufe der Jahre, in denen er sich in seinen Schriften mit dem Krieg auseinandersetzte und ihn dadurch verarbeitete, änderte er seine Einstellung. Mehr und mehr distanzierte er sich vom Krieg und von denen, die ihn befürwortet und betrieben hatten. Erich Maria Remarque, bekannt auch durch seinen 1928 veröffentlichten Roman »Im Westen nichts Neues«, diente ebenfalls an der Westfront. Im Gegensatz zu Jünger war er jedoch kein Kriegsfreiwilliger, sondern wurde eingezogen. Nach einer schweren Verletzung im Jahr 1917 blieb er bis Kriegsende in einem Lazarett in Duisburg. In seinem Roman schildert er die Erlebnisse einer Gruppe Soldaten aus der Sichtweise des 20-jährigen Abiturienten Paul Bäumer. Noch wichtiger als die Darstellung der unmenschlichen Fronterfahrungen war für Remarque die Tatsache, dass die Gesellschaft 10 Jahre nach dem Krieg noch immer unter seinen Folgen litt und dass die Generation der Kriegsteilnehmer vom Kriege zerstört wurde, auch wenn sie seinen Granaten entkam. Im Westen nichts Neues gilt heute als einer der wichtigsten kriegskritischen Romane. Bemerkenswertes: Ein Opfer der Bücherverbrennung. 1930 wurde »Im Westen nichts Neues« in den USA verfilmt. In Deutschland kam es am Tag der Uraufführung auf Initiative des späteren nationalsozialistischen Propagandaministers Joseph Goebbels zu einer Massendemonstration gegen die Aufführung. 1933 wurden die Texte Remarques verboten und verbrannt. Der Krieg im Spiegel der Kunst. Expressionismus und Dada. Die Jahre vor dem Ersten Weltkrieg waren eine Zeit großer künstlerischer Entwicklungen und Kreativität. Der neu entstandene Expressionismus gehörte zu den vorherrschenden Kunstrichtungen. Aus ihm gingen Gruppen wie Der Blaue Reiter oder Die Brücke hervor, zu denen bekannte Maler wie Paul Klee, August Macke, Franz Marc, Wassily Kandinsky und Karl Schmidt-Rottluff gehörten. Sie entwickelten jeweils ihren eigenen Stil innerhalb des Expressionismus. Allen gemeinsam war jedoch die Ablehnung der konservativen Elemente der wilhelminischen Gesellschaft. Nicht selten gab es Ähnlichkeiten mit der Weltanschauung sozialistischer und sozialdemokratischer Kreise. Bereits vor 1914 drückten viele Künstler ihre Empfindungen zu dem bevorstehenden Krieg aus. Die apokalyptischen Landschaften Ludwig Meidners aus den Jahren 1912 und 1913 gehören heute beispielsweise zu den bekanntesten Bildern, die durch die Darstellung von Zerstörung und Verwüstung eine Ahnung der bevorstehenden Katastrophe zeigen. Aber auch Begeisterung und Hoffnung waren nicht selten. Franz Marc drückte dies folgendermaßen aus: Der Stall des Augias, das alte Europa, konnte nur so gereinigt werden? Oder gibt es einen einzigen Menschen, der diesen Krieg ungeschehen wünscht? Man schwankte zwischen Furcht und Faszination. Einerseits waren die Grausamkeiten eines Krieges gefürchtet. Andererseits wurde er als Reinigung und Übergang zu einer neuen Zeit betrachtet. Nicht nur die Schriftsteller Alfred Döblin, Oskar Kokoschka und Ernst Toller meldeten sich aus diesem Grund freiwillig an die Front. Die baldige Erfahrung von Tod und Verwundung, die Unmenschlichkeit der Situation und die damit verbundenen körperlichen und seelischen Zusammenbrüche beeinflussten das weitere künstlerische Werk und die politische Einstellung der meisten Überlebenden. Die Kunst diente der Verarbeitung des Geschehenen. Dadurch erfuhr der Expressionismus nach dem Krieg eine Wende. Aus der Abneigung gegen die gesellschaftlichen Verhältnisse entwickelte sich der Wille, aktiv an der Neuordnung nach dem Krieg mitzuwirken. Unter dem Eindruck der Novemberrevolution entstanden erneut Künstlergruppen, wie der Arbeitsrat für Kunst oder die Novembergruppe, die mit der offenen Hinwendung zum Sozialismus nun auch für politische Ziele eintraten. Im Gegensatz zum Expressionismus stand die Mitgestaltung der nach dem Weltkrieg entstehenden Republik für die Künstler des Dada nicht im Mittelpunkt. Der Schock des Ersten Weltkrieges führte zu einer vollkommenen Ablehnung aller bürgerlichen Werte und bisherigen Kunstformen. Stilbildend waren der Protest und der Gegensatz. Es entstand die Antikunst. Kunst wurde nicht mehr mit den üblichen Mitteln wie Leinwand, Farbe und Pinsel geschaffen, sondern mit allem, was greifbar war. Bedeutung und Verwendungszweck der Dinge sollte verändert werden. Materialien, auch Abfälle jeglicher Art, wurden einbezogen. Dada-Künstler bedienten sich aller Kunstgattungen. Sie malten, schrieben Gedichte, schufen Filme, Plastiken, Collagen und Fotomontagen, banden Lärmmusik in ihre Werke ein. Alle Grenzen und Zwänge der bürgerlichen Gesellschaft sollten gesprengt werden. Sie sollte provoziert werden. Obwohl viele Dada-Künstler mit den Zielen der Spartakus-Gruppe sympathisierten, gab es nie ein formuliertes politisches Programm der Bewegung. Denn auch dieses hätte erneut einen festen Rahmen ergeben, der vermieden werden sollte. Dada sollte immer in Bewegung bleiben, um sich stets neu erfinden zu können. Bemerkenswertes: Drei Chinesen mit dem Kontrabass. Der sinnfreie Text dieses Kinderliedes, bei dem in jeder Strophe in beliebiger Reihenfolge die Vokale, Umlaute und Diphthonge, Doppellaute, geändert werden, ähnelt stark dem Stil des Dada. Wenn auch der Ursprung dieses Lieds nicht genau nachvollzogen werden kann, wird ein Zusammenhang vermutet, da es zu Beginn des 20. Jahrhunderts im deutschen Sprachraum auftauchte. Wichtige Persönlichkeiten im Ersten Weltkrieg. Theobald von Bethmann-Hollweg, 1856 bis 1921. Bethmann-Hollweg war als glänzender Jurist bekannt und stieg in der Verwaltung der preußischen Provinz Brandenburg rasch zum Oberpräsidenten auf. Seit seiner Ernennung zum Reichskanzler im Juli 1909 sah er sich zwischen den Konservativen und den Sozialdemokraten gefangen. Seine Politik der Diagonalen sollte die herrschenden Gegensätze überbrücken und so auch seine Position sichern. Spätestens mit Kriegsbeginn war dies jedoch nicht mehr möglich. Noch 1912-13 galt Bethmann-Hollweg als Kriegsgegner. So bemühte er sich zusammen mit dem britischen Außenminister Edward Grey um die Wahrung des Friedens während der Balkankriege. Wenige Monate später jedoch bestärkte er Österreich-Ungarn darin, gegen Serbien vorzugehen. Dies geschah in der Hoffnung, den erwarteten Konflikt auf den Balkanraum begrenzen zu können. Die kommenden Ereignisse waren jedoch nicht zu kontrollieren. Bethmann-Hollweg war sich dessen bewusst. Seine Zusage an die Verbündeten bedeutete aus diesem Grund gleichzeitig das Risiko eines Krieges. Der von ihm stammende Ausspruch »Sprung ins Dunkle« beschreibt diese Risikobereitschaft. Wie auch im weiteren Verlauf des Krieges konnte er sich bereits hier nicht dem Druck des Militärs und der konservativen Parteien widersetzen. Er verlor zudem die Unterstützung des Kaisers, den er zu Wahlrechtsreformen gedrängt hatte. Bald darauf folgte sein Sturz. Hugo Haase, 1863 bis 1919. Haase war seit 1897 Reichstagsabgeordneter der SPD und seit 1911 Parteivorsitzender der SPD, seit 1913 zusammen mit Friedrich Ebert. Die Zustimmung zu den Kriegskrediten auf dem Parteitag im August 1914 hatte er gegen seine innere Überzeugung nur der Parteidisziplin zuliebe vorgetragen. Im Sommer 1915 verfasste er das Manifest »Das Gebot der Stunde«, welches von den Eroberungszielen der Reichsregierung warnte. Er stellte sich damit offen gegen die von der Mehrheit der SPD unterstützte Burgfriedenspolitik und somit auch gegen einen Krieg. Im April 1917 trat er vom Parteivorsitz zurück und übernahm die Führung der neu gegründeten USPD. Von November bis Dezember 1918 gehörte Haase zu der Spitze der Revolutionsregierung, dem Rat der Volksbeauftragten. Ein Jahr später wurde er das Opfer eines Attentats. Erich von Ludendorff, 1865 bis 1937. Ludendorff war Berufssoldat und durchlief die von seinem Vater für ihn vorgesehene Offizierslaufbahn. 1881 erhielt er im Alter von 16 Jahren das Offizierspatent, 1894 gehörte er zum Großen Generalstab in Berlin. Ludendorff war ein Befürworter des modernen, hochtechnisierten Massenheeres und der allgemeinen Wehrpflicht. Dies stieß jedoch auf wenig Zustimmung beim preußischen Militärkabinett, da dieses fürchtete, die politische Kontrolle über ein solches Massenheer zu verlieren. Zu Kriegsbeginn, als seine Fähigkeiten dringend benötigt wurden, stieg Ludendorff schnell auf. Als Hindenburg im August 1916 die Leitung der OHL übernahm, galt sein erster Generalquartiermeister Ludendorff als heimlicher Diktator, dem es mithilfe von Intrigen sogar gelang, Reichskanzler Bethmann Hollweg aus seinem Amt zu drängen. Im Oktober 1918 wurde er aus dem Militärdienst entlassen. Konnte der neuen Regierung unter Reichskanzler Maximilian von Baden aber noch die politische Verantwortung für die Niederlage und den folgenden Waffenstillstand zuschieben. Als völkisch-radikaler Nationalist wurde Ludendorff zum Gegner der entstehenden Weimarer Republik und beteiligte sich 1923 an einem von Adolf Hitler eingeleiteten Putschversuch gegen die Reichsregierung. Er wurde jedoch mehr und mehr zu einer Randfigur rechtsradikaler Kreise. Seine Kandidatur für das Amt des Reichspräsidenten scheiterte 1925 kläglich. Ludendorff endete als Sonderling, der sich sowohl mit Hindenburg als auch mit Hitler entzweit hatte. An der Spitze seines Tannenbergbundes kämpfte er gegen Juden, Freimaurer, Jesuiten und Marxisten. Er starb eines natürlichen Todes. Auf Wiederhören bei Audible.